So, wir versuchen das jetzt nochmal. Samstagabend, 21.13 Uhr. Die Weltraumaffen sind da und etwas angefressen, weil offensichtlich möchte man uns heute vom Streamen abhalten. Oh. Ja, es läuft gerade nicht so gut, aber ich nehme das parallel mit auf. Wenn das jetzt blöd durchgeht, dann laden wir es als Video nochmal wieder hoch. Genau. Würde ich mal sagen. Ihre Mächte müssen bekämpft werden. Alles klar, dann... Wir versuchen das einfach und schauen, wie weit wir kommen. Wir hatten uns heute vorgenommen, einen Vortrag von der Republika Campus, und zwar von der TinCon Campus, zu schauen. Das ist ja die Jugendkonferenz praktisch der Republika. Genau, wir hatten uns vor ein paar Jahren schon mal was von der TinCon angeguckt. Das war diese Sache mit Susie Grime und André Teilzeit, wo sie sich da mit ihren Kritikern befasst haben oder auch nicht befasst haben, je nachdem, wie man es sieht. Wo sie da diese merkwürdigen Kommentare eingeblendet hatten und da war zwischendrin irgendwie der Doktorand oder so. Und ja, alle möglichen Leute da halt auch politisches Zeug, wo man sich halt fragt, so, warum muss man das machen? Das war damals auch gesponsert von der vom Bundesfamilienministerium sogar. Diese Geschichte jetzt hier, denke ich mal nicht, weil wenn das gesponsert wäre, würden sie es sich bestimmt dick hier irgendwo reinknallen. Da ich hier jetzt nichts sehe, gehe ich mal davon aus, dass das jetzt im Moment nicht mehr der Fall ist. Aber damals war es auf jeden Fall so. Ja, und der Mohammed Amjahid, das ist hier der Vortragende, ist Journalist gewesen beim Spiegel, bei der Zeit. Hat einen Reporterpreis bekommen für eine Reportage zum Fall Anis Amri, die sogar gar nicht schlecht war, weil die so ziemlich viel an den Fehlern aufgedeckt hat, die bei der Verfolgung von dem Mann passiert sind vor dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Ja, und der Vortrag, ich glaube, ihr könnt das inzwischen auch schon sehen, aber ich lese es nochmal vor, weil der Satz so schön ist, wie schwarze Menschen und People of Color den deutschen Journalismus retten können. Wir fragen uns auch nach dem Unterschied, ne? Das, ja, schwarze Menschen und People of Color. Man wird irgendwann einen Sachverständigen anstellen müssen, der nur solche Fragen klärt, nehme ich an. Ja, und also ich finde es schon ziemlich dreist, als People of Color oder wie auch immer Herr Amjahid sich hier versteht, schon mal irgendwie so ein Savior-Komplex auszupacken, wo das sonst doch immer ein Vorwurf ist. Ja, wie könnt ihr denn glauben, ihr könntet irgendwas retten, was euch gar nicht gehört? Ja, vor allen Dingen, wenn ich mir Gedanken darüber mache, was ich als Problem sehen würde beim Journalismus, dann fallen mir da so Dinge ein wie diese Kampagnenartigkeit, die das teilweise hat mit Haltung. Da fallen mir so Dinge ein wie zu viel Nähe zu irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen. Leute, die Werbetreibende sind, gleichzeitig dann auch irgendwie dann deren Produkte dann behandelt werden sollen, journalistisch, wie das dann zusammengeht, solche Dinge halt. Ja, und generell einfach, wie ich eben schon meinte, halt viel zu viel Nähe zu irgendwelchen politischen Bewegungen, viel zu viel Sympathien dafür, viel zu viel. Na, die Sympathien darfst du ja haben, die sollten nur in deinen Texten nicht vorkommen. Ja, aber also, ich meine ja damit halt eben, dass man sich da quasi ja zum Sprachrohr dann macht von irgendwelchen Klimabewegungen und was weiß ich nicht, was alles. Und will der deutsche Journalismus überhaupt gerettet werden? Das ist auch die Frage. Ne? Oder ist der deutsche Journalismus eine Damsel in Distress? Ich möchte Opfer bleiben. Naja, von schwarzen Leuten und People of Color glaube ich schon. Da möchte er dann gerne gerettet werden. Da sieht er dann wahrscheinlich auch ein Problem. Nämlich das Problem, dass er nicht genug von denen hat. Mhm. Ach, deutscher Journalismus ist doch problematisch. Ist doch deutsch. Das auch, ja. Auch schlecht, muss er weg. Das ist ja quasi, ja eben, ja. Muss man auf jeden Fall kritisch theorisieren, ja. Ja, ich würde gerne noch sagen, bei People of Color, das stört mich immer, wenn ich das sehe, weil ich denke immer an Colored People, was ja in Amerika ein Schimpfwort ist. Ja, aber auch so merkwürdig, ne? Also es war mal offizieller Sprachgebrauch, dann war es ein Schimpfwort, das ist ja auch wieder... Ja, ist eine Color-Fibel, ist das nicht auch immer ein Schimpfwort, aber gut. Okay. Ist auch Schwarze eigentlich, oder was? Ja, es sind eigentlich eher alle, also die in Südafrika zumindest waren das auch die Inder und die anderen Einwanderer. Mhm. Aber wenn ihr nicht wisst, wie ihr People of Color aussprechen müsst, dann guckt auf die Website vom ZDF, da steht's. People of Color. Eben. Ja, herzlichen Dank für die Einladung an TinCon und dass ich hier bei der Republika sprechen darf. Ich habe mich jetzt nicht darauf eingestellt, was Positives am Ende zu sagen, aber ich gebe mir Mühe. Auf jeden Fall habe ich mit einer Bekannten vor wenigen Tagen gesprochen und ihr erzählt, dass ich hier ein bisschen etwas über Privilegien, Weißsein in deutschen Redaktionen sagen möchte, und ihre ganz spontane Reaktion war, ob das eigentlich so eine gute Idee als freier Autor und Journalist, diejenigen zu beleidigen, die ja dann am Ende auch entscheiden, ob meine Texte. Das wäre normalerweise eine richtig gute Überlegung, wenn wir nicht unseren deutschen Journalismus kennen würden. Also, wenn wir nicht wüssten. Das Publikum gern beschimpft wird, ne? Du meinst, die Frau hatte Angst, dass die Rechten im Publikum dann aufstehen und mit was zu schmeißen beginnen, oder was? Nee, ich meine, das, was er da gerade sagt, das wäre unter normalen Bedingungen korrekt, sich das zu überlegen. Aber wir wissen ja alle, wie die da ticken. Nämlich, die sitzen da und sagen und klopfen ihm auf die Schulter und sagen, ach, Mohammed, wir sind doch hier das Problem und unsere Leser sind doch das Problem. Du bist doch der uns hier hilft und rettet und vervielfältigt und so. Du meinst so ein bisschen, Leser don't have to be your audience, Lesers AO. Ja, so ein bisschen so, ja. Texte und Gedanken in ihren Zeitungen und Programmen vorkommen, und meine Reaktion darauf war so, no risk, no fun. Und hier geht es aber auch nicht nur um einen Pitch, der vielleicht von mir dann nicht angenommen wird, beziehungsweise von dem einen Chefredakteur, der beleidigt ist. Hier geht es um viel, viel mehr und eine viel größere Sache, weil Rassismus hat einen strukturellen Charakter. Deswegen ist es meiner Meinung nach ein Problem, das vor allen Dingen Führungskräfte angeht. Ich habe in den vergangenen 10 Jahren sehr viel. Es geht mal wieder um die Führungskräfte, so ähnlich wie bei Frauen und allem eigentlich. Kann man. Ja, die Struktur halt eben. Das sind diese bösen Leute, die immer Nein sagen. Kenne ich auch das Problem. Ja, ist das jetzt ein strukturelles Problem oder von einzelnen Leuten? Das ist strukturell. Kann ich nächste Woche Urlaub haben? Nein. Wenn mir das passiert, ist es ein strukturelles Problem. Das sind alle strukturelle Einzelfälle. Der Redaktion von innen gesehen, als Praktikant, als Volontär, als freier Journalist, als festangestellter Redakteur und so weiter. Deswegen ist es leider auch eine repräsentative Sicht, glaube ich. Nein, das ist anekdotischer Blödsinn. Das ist doch nicht wahr. Der stellt sich hin und erzählt, sagt, also ich habe Praktikum gemacht und so, und da habe ich das erlebt. Das ist Anekdotenkram. Das ist keine repräsentative Studie, Mohammed. Das hat er nicht gesagt. Er hat ja eine repräsentative Sicht, glaube ich, ne? Ja, repräsentative. Aber es ist halt eine Sichtweise, ne? Ja, das ist eine nette Formulierung auf jeden Fall. Ja. Aber repräsentativ ist eigentlich für andere Sachen reserviert. Finde ich auch. Fest macht, dass das größte Problem in deutschen Redaktionen, egal ob es jetzt Printmedien oder Online-Medien sind, dass das Problem tatsächlich die Führungsebenen sind. Denn diese sind sehr homogen leider zusammengesetzt und machen oft das Gegenteil von spannendem Journalismus. Viele Führungsebenen in verschiedenen Redaktionen sind auch gar nicht darauf ausgelegt, ein vielfältiges Team anzuleiten. Das heißt nicht, dass jede Person of Color oder jede schwarze Person automatisch eine gute Führungsfigur sein kann. Das heißt aber, dass rein homogene, weiße, cis-männliche, vielleicht auch heteronormative Führungsfiguren ein schlechtes Produkt machen. Was? Beziehungsweise was? Was? Also, du sagst also, die deutsche Presse hat bis zu deiner Ankunft nur schlechte Produkte gemacht, oder was? Ja. Willst du mich verarschen? Willst du Rudolf Augstein und Henry Nannen einfach so, die haben nie was Gutes gemacht, ne? Die haben nie irgendwas aufgedeckt oder naja, haben. Ja, die waren ja auch irgendwann mal junge weiße Männer. Die waren nicht die ganze Zeit alte weiße Männer. Okay. Vielleicht haben sie da noch was gemacht. Hallo. Könnt ihr mich gut hören? Ja, ich finde es gut, dass du jetzt kommst und uns vervielfältigst. Damit können wir jetzt endlich gute Arbeit machen. Ich gucke mal, auf meine Internetleitung. Meine Internetleitung ist auch besser, habe ich das Gefühl. Also ich bin jetzt hier, ja. Ihr wart nicht süß genug. Jetzt gibt es Safe Space, okay? Also. Ist klar. Ein bisschen lauter könnte es, glaube ich, sein, Opex. Ja. Hallo. Ja, der unsichtbare Knappsack, ne? Dieses Invisible Backpack mit Privilegien, die man gesellschaftlich vorgesetzt bekommt. Was hast du gesagt? Du bist so weit weg. Ha! Ich? Lauter! Was? Ah! Warte, ich muss mal meine Einstellungen checken. Ich bin dumm. Mach das mal. Ich bin ein dummer Ausländer. Ja, wir erlauben dir deine bevorzugten Pronomen. Ist okay, Opex. They ist aber auch ganz schön leise. Nee, them sind ganz schön, oder? Nee, doch, them sind ganz schön leise. Dann wird knarrt in seinem Stuhl. Ich. Das ist mein Privileg. Entscheidungsräume, die homogen zusammengesetzt sind, eigentlich nicht dafür sorgen können, dass die Gesellschaft da draußen auch in den Medien repräsentiert ist. In den 20 Minuten habe ich mir vorgenommen, so ein bisschen Moment mal. Mir fallen gleich so viele ein. Von der Polin Stokowski über Mohammed Amjahid, über Hengabi Jagobi Farah, Urma El Quasil, Freda Ackermann, Melikiak, Dennis Yücel, Makom Ohanwe, etc. Was erzählst du denn da? Ja, ich verstehe das nicht so ganz. Mir fällt auch noch Vassili Golut ein. Das ist ein guter Mensch, mit dem ich mal beim Mittagessen gesessen habe bei dieser Vielfaltskonferenz vom Deutschen Journalistenverband Niedersachsen. Ohne Vassili. Und der war auch der Meinung, der hat mir auch was erzählt von den Chefs, die es da gibt und dass die nicht vielfältig genug wären und dass das ein Riesenproblem wäre und so. Also, ja, das ist halt so das Standardding, was die ja alle da meinen. Aber auch wieder so ein Typ, wo ich halt auch denken würde, ja, der außer diesem Ding, was er halt hat, von wegen, ich bin ein Migrant, eigentlich auch nichts sonst vorzuweisen hätte jetzt groß. Also, kann sich natürlich noch ändern, aber so wie er jetzt im Moment da ist, als Journalist würde ich mal sagen, dass ihm das eher geholfen hat, als gehindert hat. Und dass die ganzen Leute sich da alle in den Arsch abfreuen, dass sie so jemanden haben und den irgendwie hinstellen können und sagen können, hier, wir sind toll, wir sind neu, wir sind jung, wir sind offen, wir sind vielfältig und so weiter und so fort. Außerdem ist es doch so, dass wir doch alle so Migranten sind und alle sind doch, das ist ja doch das Narrativ, oder? Dass man nicht sagen kann, das sind die hier Lebenden und denen gehört das hier alles, damit man dann halt nicht hingehen kann und sagen kann, dass da sind die Ausländer, weißt du? Ja, aber wenn es deren zur Güte nützt, weißt du, dann verwenden die es. Ja, das ist richtig, aber dann kommen sie ja wieder mit Weisheit. Ja, klar, ja, dann kann ich ja genauso sagen, genau, das ist meine Rede, ihr habt nur die Zielgruppe verändert, weißt du, so. Also nicht, dass die Leute denken, ich sei ein böser Rassist, aber das ist genau das, weißt du, wenn ich die Zielgruppe ändere und bin dann der Rassist, weißt du, so, warum können die das machen und sind nicht trotzdem auch Rassisten? Sie können sich ja trotzdem auf die Brust schreiben, sind die guten Rassisten, aber dann musst du damit leben, dass du der gute Rassist bist. Ja, Mann, oh Mann, diese Leute. Wie schwarze Menschen und People of Color den Rassismus retten. Gar nicht. Was es eigentlich im Detail bedeutet. Denn diese Führungsriegen sind Teil der Medienkrise, die wir seit Jahren erleben. Erst gestern musste ich leider lesen, dass bei der Süddeutschen Zeitung knapp 50 Kolleginnen und Kollegen gegangen werden. Und das ist auch ein Resultat dieser meist weißen Führungssphären und Ja, daran liegt das. Es liegt nicht irgendwie daran, dass man diese Sachen, die ich gerade am Anfang schon aufgezählt habe, dass man irgendwie politische Kampagnen da irgendwie fährt. Es liegt nicht irgendwie daran, dass man überall denselben Bullshit nur noch liest, progressive Talking Points. Es liegt auch vor allem daran, dass böse alte weiße Männer das Internet erfunden haben, Mohammed. Nur mal so als Tipp. Und die Führungsriegen haben alles Mögliche versucht, inklusive dem, oh, wir umarmen das Web und wir machen das jetzt alles ganz hip und neu. Das hieß zum Beispiel beim Spiegel Bento. Ist aber nicht so gut gelaufen irgendwie. Und das ist, ja, und das war ja auch das beste Beispiel für dieses Politikgerede, was wir da halt nicht Politik genannt haben, sondern Gerechtigkeit. Das war ja das Ding da damals. Gefühle. Ja, Gefühle, aber Politik haben sie Gerechtigkeit genannt und haben halt auch gedacht, sie retten die Welt mit ihrem Krempel. Wisst ihr was? Ihr seid doch einfach nur neidisch, dass sie eine eigene Scheune haben, auf der andere Sachen stehen. Entscheider. Man muss da auch nicht gendern, weil es sind meistens Männer. dort werden nämlich bestimmte Gruppen ausgeschlossen und damit auch für bestimmte Gruppen und Zielgruppen langweiligen Content. Er meint bestimmt Konservative. Das würde Sinn machen, auf jeden Fall. Oder Liberale würde auch schon Sinn machen. Aber ich befürchte, was meint er nicht? Generiert. Darüber möchte ich auch später nochmal sprechen. Wir wissen alle, dass es um die Repräsentation von POCs allgemein in Redaktionen gar nicht so gut steht. Ich habe auch ein paar Zahlen gegoogelt, wir können auch später vielleicht nochmal darüber sprechen. Aber in den Führungsriegen sieht es viel krasser aus und es ist viel problematischer nochmal. Wenn immer die gleichen, also in dem Fall weiße Männer in einem bestimmten Alter, mit einer bestimmten Sozialisation, wenn immer diese gleichen das Sagen haben, können die sich meistens nicht immer in bestimmte Lebensrealitäten nicht oder zumindest schlechter hineindenken. Was meine ich damit? Ein Ressortleiter aus bürgerlichem Hause kann sich zum Beispiel ganz schwierig in die Lebensrealität eines Arbeiterinnenkinds hineindenken. Oder der Klassiker, Männer können sich nicht so gut damit auseinandersetzen, wenn Themen vor allen Dingen Frauen betreffen. Und ich hatte schon sehr skurrile Situationen, wo ganz viele Männer über die Steuern auf Hygieneprodukte gestritten haben, ohne dass eine Frau am Tisch saß. Und ich ja, und? Ja, und? Da gab es diese ganz skurrilen Dinge. Ja, das war nämlich auch so ein wunderbares Beispiel dafür, wo ihr uns alle erzählt habt, dass die Mehrwertsteuer irgendwas mit Luxus zu tun hätte, was vollkommen bescheuert ist, was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat in Deutschland, was überhaupt nichts mit der Regelung zur Mehrwertsteuer zu tun hat in Deutschland. Aber ihr habt das irgendwo aufgeschnappt und habt da das wie so kleine Papageien alle schön rausgequakt den ganzen Tag, bis ihr diesen Humbug da, wenn man euch zugehört hätte, hätte man denken können, es geht darum, wer im Bus sich endlich aussuchen darf, wo er sich hinsetzen darf oder sowas. Oder dass Leute jetzt endlich wählen gehen dürfen oder irgend sowas. Wenn man sich dieses Drama, was ihr da drum gestrickt habt, wenn man sich das anguckt. Aber es ist ein komplettes Nullproblem, aber es ist wieder so Scheiße, wo ihr drauf anspringt und da alle losgackert. Und dann erzählt ihr uns das Problem im Journalismus, ist, dass die Leute die falsche Hautfarbe haben. Also. Oder sich nicht ernst nehmen oder so. Ich das so ein bisschen weird fand einfach. Oder die Diskussion, ob Frauen abtreiben können und wie. Und wenn da irgendwie keine Frau am Entscheidertisch in dem Fall sitzt, dann ist es halt ein großer Zirkus, meiner Meinung nach. Mohammed, die entscheiden das dann nicht im Journalismus. Das auch nicht, ja. Ja, die entscheiden dann, wie sie darüber schreiben oder was. Weißt du, der dann so, Moment, wir entscheiden hier nicht über irgendein Narrativ, hä? Wie? Ja, das würde ich dir was halt auch nicht. Was sollen denn die Leute denken? Das würde ich dir halt auch nicht empfehlen, da irgendwie deine Kolleginnen dahin zu lassen. Weil weiß der Geier, was dann am nächsten Tag in der Zeitung steht. Ja, wir müssen Ja, alle und straffrei machen. die Sache ist, die abzutreibende Schwangerschaft, an der ist auch ein Mann beteiligt, Mohammed. Das mag dir fremd sein, ist aber so. Und was ist, wenn da ein Mädchen abgetrieben wird? Das ist doch Femizid hier. Normalerweise wird an solchen Tischen ja nicht irgendwie unterschieden nach Geschlecht oder so, wer da sitzen darf. Und daher ist es wahrscheinlich ein Problem, dass die Frauen einfach nicht gekommen sind und sich dazugesetzt haben. Also ich Kann finde es ja auch auch, nicht sein, dass die Männer sich darum kümmern, dass es schlecht wäre. Irgendeiner muss sich darum kümmern. also ich finde auch, wir sollten so Fischfutter auch von so einem so Gremium an Fischen bestimmen lassen. Das ist genau das, ja. Ja, ich meine, Das derselbe Typ würde sich ja jetzt auch nicht hinstellen bei diesem Foto, was wir gesehen haben von hier der Huffington Post, wo sie da alle komplett nur Frauen am Tisch sitzen. Da kommt ja auch nicht Mohammed um die Ecke und sagt, ja, jetzt habt ihr hier mal einen Artikel geschrieben bei Catcalling. Das könnt ihr ja gar nicht machen, weil das betrifft ja dann die Männer, wenn das irgendwie illegal wird oder so. Dann müsst ihr die ja dann mal fragen, was die davon halten oder so. Also es ist undenkbar, dass sie sowas machen würden in die andere Richtung oder so. Weißt du, dann kann ich ja seine Argumentation, seine Logik ja auch genauso verwenden für, keine Ahnung, wenn ich ein böser Patriarchator sein will, kann dann sagen, ja, weißt du was, so ist es ja eh hier alles eine Männerwelt und ich bin halt, hab mir das für mich geformt, so wie er das ja korrekt so beschreiben würde für seine Weltanschauung, ne? So, dann kann ich sagen, weißt du was, hey, so, Männer entscheiden, ich bin ein Mann, ich entscheide, du hast nichts zu entscheiden, du bist nicht ich, also tschüss, weißt du? Dann hat er im Endeffekt keine Rechtfertigung, die weißen, bösen Männer irgendwie aus den Gremien da rauszukriegen, aus den Ausschüssen, aus den ganzen Managerpositionen. Das ist so ein dämliches Ding. Denn sobald er mich rauswirft, kann ich sagen, hey, jetzt bin ich aber benachteiligt und jetzt komme ich wieder rein. Und das machen wir die ganze Zeit so. Ist im Endeffekt Enteignung, Und aber so verhält sich das auch. das ist im Endeffekt so dieses Enteignungsding, aber anstatt von Enteignung auf Ebene des Eigentums, ist es Enteignung von deiner, ja, Position, so die du dir auch erarbeitet hast. Genauso wie du dir, keine Ahnung, ein Haus oder eine Kuh erarbeitet hast oder ein Auto, ne? So, und das wird dir enteignet von Leuten, die sagen, jetzt gönn mal was, ne? Enteignet der halt mit seiner Gruppe auch Leute, aber halt vor ihrem Posten. Das ist so dumm. Auch mit weißen und schwarzen bzw. off-color-Dynamiken. Und dann gibt es viele Journalisten, die auch Jura studiert haben und sehr staatsfreundlich sind oder denken, sehr staatszentriert denken. Und mit diesen Menschen, diesen. Da gibt es viele Journalisten, die auch Jura studiert haben. Citation needed erstmal. Oder ist das wieder eine Anekdote von Mohammed? Und dann zweitens ist das eine gute Sache, weil wir brauchen gute Rechtsjournalisten. Und drittens, wie staatsfreundlich? Du meinst, dass die am Ende das Grundgesetz ganz gut finden? Oder was bedeutet staatsfreundlich? Oder die weißen Männer. Unglaublich. Niemand darf aufgrund Entscheidern seiner dann Hautfarbe über benachteiligt. Systemkritik oder rassistische Polizeiwillkür zum Beispiel zu sprechen, ist auch schwierig. Erst heute. Schwierig Schwierig. ist kein Kriterium. Der sagt, nein, doch, ist es. Der sagt schwierig, damit er dann sagen kann, dass er einen wichtiges Ding macht. Weißt du, wenn ich sage, es ist voll schwierig, Ja, irgendwas schwierig zu heißt, ich machen. krieg so viel Kritik ab, oder nicht? Nee, ich Nee, glaube, schwierig heißt Folgendes. Schwierig heißt, da sitzt dann so ein Typ und sagt, ja, das mit der rassistischen Polizei, das ist kein strukturelles Problem, weil wenn das irgendwie bekannt wäre, dass da jemand wirklich irgendwelche Sympathien hat für irgendwas oder so, dann haben wir diese und jene Disziplinarmaßnahme und diese und jene Geschichte, um die Leute da irgendwie wegzukriegen. Und dies ist verboten und das ist verboten und das ist irgendwie Vorschrift und das ist Vorschrift. Und dann steht er daneben und sagt, aber es ist ein strukturelles Problem, weil ich habe hier eine Statistik und da sind ganz viele von den Leuten, die man da verhaftet hat, sind schwarze Leute gewesen und deswegen ist die Polizei rassistisch. So Ja, ist das nämlich. also das ist ja genau, was ich meine. Weißt du, der will sich darüber profilieren, dass er ein Problem inflationär darstellt und sagt, das ist ein Problem. Und indem er sagt, das ist ein Problem, sagt er, es ist schwierig. Und dann besucht er einen Kurs, der ihn Rassismus lehrt. Und dann ist er der Pro und hat so eine unsichtbare Grenze gezogen, die ihn von den Nichtkennern abtrennt. Und die Nichtkenner sind alle, die sagen, es gibt keinen strukturellen Rassismus, du Depp. Ja. Also wir sind das Problem, nicht er. Heute kam die Eilmeldung, dass wieder mal rechtsextreme Chats in der Polizei, diesmal bei der Polizei in NRW aufgetaucht sind. Ja, richtig beschissen gealtert. Ne? Die Nummer ist ja schon ein paar Wochen alt hier, ne? Vom 20.10. Doch noch nicht so lange. Hätte er wissen können eigentlich. Also ja. Wir haben, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche drüber gesprochen. Letzte Woche, ja. Letzte Woche, ja, knapp. Okay, wollen wir mal nicht so sein. Ja, aber wir wissen natürlich nicht, was sie es aufgezeichnet haben. Das war ja wahrscheinlich nicht live. Aber ja. Doch, kann doch gut schon sein, dass das live gewesen ist. Livestream so, hallo, Live-Konferenz, okay. Ist doch heute alles so Corona-mäßig und so. Ja, aber also, ja, wir wollen ihm mal zugestehen, dass er nicht wusste zu dem Zeitpunkt, dass das sich als Hoax rausstellen würde mit einem Hitler-Satire-Video. Und wenn dort in diesen Entscheidungssphären sehr viele Menschen sitzen, sehr viele Männer sitzen, die religiös ja quasi an den Staat glauben, dann ist es schwierig. Das Hitler-Parodie-Video ist auf dem Video einer Beamtin gefunden worden, Mohammed. Nur so. Ja, aber ich glaube, er will jetzt darauf hinaus, dass die Leute das alle nicht sehen wollen und ignorieren und es nicht verstehen, weil sie ja so staatsgläubig sind und denken, wenn jemand eine Uniform halt anhat und macht das den auf jeden Fall zum besseren Menschen. Und dabei brauchen wir deren Weltbild, was sagt, wenn die Leute die falsche Hautfarbe haben, macht es sie zu schlechteren Menschen. Aber weißt du, das strukturelle Problem hat er ja in seiner Weltanschauung, denn er sagt ja, indem er nicht sagt, es ist universell schlecht, so etwas zu machen, sondern erst schlecht oder noch schlechter, wenn es Weiße machen, ja. Wie wäre es, wenn das eine Gruppe von Ausländern wäre, ja? Von Ausländern, die halt eben so Zeug verbreiten würden, wenn es halt ernsthaft so passiert wäre, weißt du? So würde er dann auch sagen, ja, wir haben in der Polizei ein Systemproblem, so strukturelles, ne, und es hat halt mit den Ausländern zu tun? Nö, der würde sagen, nee, das kann nicht sein, nö, nee, nee. Aber jetzt kommt es ihm zugute, jetzt kann er es ja so verbreiten. Das ist so heuchlerisch. Einen Journalismus zu machen, der kritisch auf diese Strukturen schaut. Es ist also schwierig, wenn die Gesellschaft die Journalisten ja beschreiben soll, nicht einmal ansatzweise auf der Führungsebene wiedergespiegelt ist. Das schlägt sich im Produkt nieder, wie gesagt. Wir leben in einer postmigrantischen, in einer diversifizierten Gesellschaft. Moment. Das sind alles Behauptungen. Das sind alles Behauptungen und du nimmst dir als Journalist, solltest du doch eigentlich so ordentlich arbeiten, dass du sagst, also es gibt die Annahme, dass diese homogenen Teams schlechteren Content benutzen. Es gibt bei manchen Menschen die Überzeugung, dass wir in einer postmigrantischen Gesellschaft leben, dass Diversifizierung irgendwie erfolgt ist. Da gibt es verschiedene Meinungen drüber. Und du erzählst hier Kindern von oben, von der Kanzel runter, ja, so ist das. Ist das wirklich vertretbar? Der beschreibt es. Kritisch bleiben als Journalist. Der beschreibt es so, als wäre die Welt vor seiner Existenz nur für ihn gemacht worden, damit er jetzt alles richten kann und versteht nicht dabei, dass halt schon davor alles so war, wie er das hier gerade beschrieben hat, mit diversifiziert und postmigrantisch und so. Aber er greift halt mit postmigrantisch, greift er genau das auf, was eben 2015, 16 so war mit der Welle von Migranten und mit den weiteren Wellen, die danach kamen. Aber davor gab es in Deutschland auch schon Migration, oder? Nee, OPEX, ich glaube, das ist viel, viel akademisierter, dieses Zeug, die haben da garantiert irgendwelche Sachen sich da schon ewig überlegt, postmigrantisch nach dem Motto, ja, das, was wir vorhin schon meinten, dass doch jeder irgendwie einen Migrationshintergrund hat, irgendwann mal irgendwoher nach Sachsen ausgewandert oder so, weiß ich nicht. Und deswegen sind wir postmigrantisch oder so. Ja, und das ist gut, ne? Und also, dass wir das ja, vielleicht ist es auch schlecht, je nachdem, was es ihm bringt. Aber mich würde mal wundern, ob er nach seinen Kriterien, die er da aufgestellt hat, dass sich manche Leute da zu irgendwelchen Themen die Klappe zu halten haben, so nach dem Motto, oder sich da nicht, auf jeden Fall nicht alleine darüber entscheiden soll, ob ihm da auch Dinge einfallen würden, wo diese furchtbare weiße Mehrheitsgesellschaft den Mund nur drüber reden sollte und er dann die Klappe halten sollte. Das würde mich mal interessieren. Aber ja. Ich bin mir ziemlich sicher, da würde ihm nichts einfallen. Positionen von Menschen besetzt sind und werden, die gleich sozialisiert sind, sehen auch die Medien austauschbar aus. Und dann verliert man auch dadurch ein gewisses Publikum. Darüber möchte ich auch kurz elaborieren. Ja, und das ist das alte Ding, ne, was wir jetzt bei so vielen Sachen sehen, wo wir ja praktisch jede Woche drüber reden, eigentlich. Diese Idee von wegen, ja, ne, dieses, was wir vorhin schon gesagt haben, dieses don't have to be your audience. Also quasi, man behauptet einfach, dass ja diese riesen Breitenwirkung nicht existiert, die man aber schaffen könnte, indem man jetzt diese politisch komplett gleichgeschalteten Leute da, also sich selbst gleichgeschaltet habenden Leute, die halt alle auch gleich sozialisiert sind, nämlich aus irgendwelchen akademischen Diskursen, die gerade irgendwie stattfinden, mit denselben Meinungen, dass man die da reinkriegt, diese, und das nennt man dann Vielfalt, weil man irgendwie den Hautton von denen sich angeguckt hat. Und dann wird da immer derselbe Bullshit erzählt und irgendwie Boulevardjournalismus auf unterstem Niveau gehypt und gemacht in diesen Sachen. Und das ist dann das, was man diese Breitenwirkung gerne erzielen will. Und das wird immer wieder gesagt und es wird immer wieder bei allen möglichen Sachen wird es ruiniert. Wird die Leute, die sich das seit Jahren, seit Jahren da Fans von waren, von allen möglichen Nischen und Zeug, wird vor den Kopf gestoßen, wird es dekonstruiert und gesagt, ihr Idioten, ihr Toxischen und so weiter und so fort. Und dann steht man da und dieser ganze Krempel ist weg und man steht immer noch auf seinem Standpunkt und man hat nichts gelernt. Man meint immer noch, ja, das ist, liegt jetzt daran, weil die alle so giftig waren. Das hätte man gar nicht gedacht, wie giftig die sind. Gott, sind die giftig. Und in Wahrheit ist man selber der Giftige, ne, der die ganzen Leute alle weghaben wollte. Und dann steht man alleine da und dieses super tolle Publikum, was man erreichen wollte, das gibt es nicht, das hat es nicht gegeben, das war nur man selber in seinen Echokammern und Leute, die eh kein Geld haben oder weiß ich nicht, auf jeden Fall viel weniger Menschen und dieser ganze Einfluss und dieses ganze Zeug, was man dann gerne haben möchte und irgendwie meint, dass man das verdient hätte und so, ist dann auch futsch, aber man hat erstmal schön den Laden gesprengt und alle Leute gingen sich aufgebracht und war schön feindselig, so wie man es sein konnte. Ja, aber warte, was du da beschreibst, Chris, klingt wie so eine Cancel Culture, so toxisch sein, um Leute halt die Existenz zu verhindern. Ja, das ist selbst Cancel Culture, ist das, glaube ich, im Endeffekt, ja. Ja, ich meine, das ist ja auch so irgendwie der Drang, halt eben auch selbst verletzt zu werden. Das ist ja dann auch so ein schädliches Ding. Das ist, ist alles echt übel. Die wollen das ja nicht, sich selbst canceln, aber das ist das, was hinterher rauskommt, ne? Ich möchte in dem Zusammenhang nochmal an Bento und Z und wie sie alle heißen erinnern. Ne? No, ich glaube, Z gibt es noch. Z gibt's ja, aber noch, Z ist nur noch eine Rubrik von der Zeit. Okay. Ist nicht mehr alleinstehend. Okay, kann aber sein, aber auf jeden Fall war das gerade erst vor ein paar Tagen, hatte sich wieder irgend so ein öffentlich-rechtliches Ding auf Z berufen als Beweis dafür, weil irgendwer sich beschwert hat, dass Rassismus gegen Weiße auch gibt oder so. Und da hieß es so, nee, lies mal hier diesen Z-Meinungsartikel, der wird ja dir zeigen, dass du Unrecht hast. Aber es ist eine so grundlegende Tatsache, dass Rassismus von allen gegen alle möglich ist, dass es niemals aufhören wird. Hasssprech. Ja. Geh auf dein Safe Space, ja. Und isst dein Süßes. Ah, Gott, Mohammed, wir sind erst 6 Minuten drin. Wir müssen mal ein bisschen hinmachen. Wenn ich darf, es geht manchmal auch um, was man sieht und was man dann nicht sieht. Also Frontend und Backend. Und ich glaube, das beste Beispiel ist das gute alte lineare Fernsehen. Also hier sitzen ganz viele junge Leute, dass diese Kiste, wo man halt wirklich einfach nur nicht klicken kann, sondern da läuft irgendwas und man muss sich das dann angucken. Ich habe selbst keinen Fernseher, aber immer wenn ich im Hotel bin, studiere ich dieses sehr alte Medium, das aber sehr viele Leute, sehr viele Menschen in Deutschland noch erreicht. Und ich war neulich in München im Hotel und bin leider sehr früh aufgestanden. Und dann habe ich den Fernseher angemacht und da lief das ZDF-Morgenmagazin. Und dort waren 2 ModeratorInnen of Color zu sehen. Und das ist erstmal, wenn man mir so zuhört, erstmal ja klatschen, toll, Diversity. Aber so einfach ist es auch wieder nicht. Einerseits sind natürlich diese ModeratorInnen viel mehr als nur ihre Hautfarbe. Also die bringen eine Sozialisation, wie gesagt, mit oder eine bestimmte Geschichte. Die haben politische Überzeugungen und das muss man sich auch anschauen. Aber was auch zählt, ist quasi der ganze... Wer muss sich das anschauen? Ja, ich will mir das nicht anschauen. Also meint er, um das zu... Meint das er wirklich, Vielfaltsministerium. Das ja, um zu gucken, ob das wirklich repräsentativ ist oder so, nehme ich an. Weiß ich nicht. Ob die politische Anschauung richtig ist, muss man sich anschauen. Ja, genau. Gedanken oder was? Ich habe noch nie so Fernsehen. Ich meine, also... Oh. Also, achtet darauf, welche Hautfarbe die Leute haben, die ihm da Blödsinn vorlesen aus dem Teleprompter. Auch dieses Anbiedern der Hey Fellow Kids Fernsehen, wisst ihr noch? Das ist diese Kiste, ja. Ja, und vor allem, ich wollte gerade sagen, der Typ ist vier Jahre jünger als ich. Der hat garantiert noch ferngesehen. Also. Die ganze Maschine hinter diesem Bildschirm. Also da ist eine Redaktion, die ist sehr, sehr groß. Und ich weiß aus guter Quelle, dass sie auch sehr, sehr weiß ist. Also so Zahnbleaching-Werbung. Alter Schwede. Das wollte ich nur so alle, die das nach vorne schieben, ja? Ich weiß, das ist gut. Moderatorin oder was. Ja. Ich meine, versteht ja schon, dass es einfach ein Raum sein kann, ein großer Raum, in der eine Person sitzt und dieser Raum ist trotzdem divers, weil die Person selbst divers ist. Und wenn du 10 Leute reinpackst, erhöht sich die Diversität nicht davon. So 10 weiße Leute können genauso divers sein wie 10 schwarze Leute oder 10 durcheinander gemischte Leute. Warum willst du unbedingt Pseudodiversität reinbringen, indem du einfach nur die Farbe änderst von den Leuten? Ja, das ist einfach... Trotzdem nein, du musst dir das genau anschauen. Nein, das ist sogar noch schlimmer. Nein, niemand von euch, okay, würde einfach einen Taxiservice verwenden, bei dem du random irgendwie diversifizierte Taxifahrer bekommst, die manchmal die Regeln der Straßenverkehrsordnung nicht kennen. Ja, Moment, ich krieg doch regelmäßig, also ich fahre Taxi, aber... Ja, aber weißt du so, man hat sich zu einigen, das ist der Sinn im Kapitalismus. Wenn du Einigung... Oh, da sagst du aber was Böses. Wenn du Einigung... Auf den Preis, meinst du, musst du dich einigen. Ja, man muss sich trotzdem einigen. Ja, und auch auf die Sprache, die man verwendet. Und wenn du sowohl die Sprache angreifst, als auch die Leute angreifst, damit sie sich verwirren und diversifizieren, ist das halt zuwiderhandeln dem großen halt so Sinn dahinter, dass man zusammenarbeitet. Zusammenarbeit ist besser als Diversität oder so ein Scheiß. Ja, keine vor allen Dingen, was er jetzt gerade gesagt hat, ist ja im Endeffekt, fühlt euch nicht gut, weil ihr irgendwo dann das seht, was ich euch sage, was wir wollen sollten, nämlich, dass ihr da die Farbe haben, die mir gefällt, weil im Hintergrund sind ja doch mehr diese ekelhaften, garstigen Weißen. Also, Zahnwerbespot. Quasi auf Facebook und das hat Auswirkungen, was quasi dann die Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Bildschirm sehen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man sich das auch nicht so leicht machen kann, Diversity quasi einfach so als plakatives Ding irgendwie zu zeigen und es reicht, irgend so ein POC dann mit aufs Plakat zu drucken und dann ist alles gut. Was ich meine, ist, dass wirklich in den Entscheidungsebenen, in den Entscheidungssphären sich etwas tun muss. Etwas. Da muss sich etwas tun. Ja. Was ist denn jetzt? Also, etwas. Der hat seinen Rhetorikkurs an der Franziska Giffey-Universität, glaube ich. Ja. Freie Uni, Berlin. Gutes, mein Chef muss schwarzer sein, Gesetz, oder wie? Und als Reporter in verschiedenen Redaktionen wird mir sehr, sehr oft der Satz gesagt, Mohammed, denk an den Leser. Und oft, wenn mir das das ist gemein, das ist schlimm, ne? Wie ich ja gerade schon ausgeführt habe. Das ist das Allerschlimmste für diese Leute. Wie kann man so gemein sein und das von dem Typ verlangen? Also an den Leser denken. Du hast deinen Artikel geschrieben. Er denkt ja schon die ganze Repräsentation mit, ne? Um an den Leser zu denken. Ja genau, er ist Journalist geworden, um die Leser zu erziehen. Der Leser hat an ihn zu denken, gefälligst. Ich will nicht an ihn denken. Der macht mir Angst. das von Chefredakteuren oder Ressortleitungen gesagt wurde, hat man sich da, glaube ich, auch einen alten weißen Mann vorgestellt. Also sich selbst quasi im Spiegel betrachtet und gedacht, das ist die Person, die überhaupt eine Zeitung zum Beispiel abonniert oder sich vielleicht ein Programm anschaut. Und, ach was! Willst also jetzt hätte ich gerne, machen diese Unternehmen gar nicht oder was sagt der damit aus? Ich hätte nämlich gerne mal die. Der Hahn herbeigekommen ist ja schlimm. Oder bestellen die Ausländer keine Zeitung oder was? Das glaube ich überhaupt nicht. Das ist eigentlich. Aber ich wüsste gerne mal, wie die Aufteilung ist von den Leuten, die noch Zeitungsabos haben. Der Typ hat gerade so ewig lang rum erzählt, dass Menschen, wenn sie existieren, sich an einer Gesellschaft beteiligen. Wow, klasse, super. Ja, also ich stelle mir diesen Artikel, den er geschrieben hat, so vor. Also es gibt im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, es ist einfach Jargon gewesen von A bis Z, irgendwelche progressiven Redensarten, die kein Mensch versteht. Oder es war irgendwas Beleidigendes, wo man den Leuten irgendwie unterstellt, sie wären bescheuert oder so. Und deswegen haben sie ihm gesagt, denk mal an die Leser. Das ist das Grundproblem, weil die diverse Gesellschaft da draußen oder auch im Netz mittlerweile, die ist ja viel komplizierter als nur irgendwelche Oberschulräte können sich ein gewisses Abo leisten. Die Medienkrise resultiert auch daraus, dass das Angebot, was Journalismus heute macht in Deutschland, sehr viele Menschen überhaupt gar nicht erreicht, nicht anspricht. Wenn man weil die bereit ist, interessiert, Mohammed. Das hat nichts damit zu tun, dass man sie, wenn es da eine Lösung gäbe, dann wäre die auch schon auf dem Weg, weißt du, Mohammed? Ja, weil die wollen nämlich Geld verdienen, die Leute von den Zeitungen. Und wenn es diese eierlegende Wollmilchsau gäbe, wo du eine tolle Redaktion bezahlen kannst und gleichzeitig genug Kohle hast, um das am Laufen zu halten, dann gäbe es die. Mars, die eierlegende Wollmilchsau ist aber weiß. Und deswegen sollte man sie nicht melken. Da kommt immer schwarze Milch raus aus der Wollmilchsau. Race Surrealism einfach. Was und in der Milch ist so viel Wolle drin, das ist das Problem. Ja, muss man das rausfiltern. Ja, ich meine hier Mohammed. Wie naiv, ne? Also, wie naiv ist der Typ? Oder stellt er sich so naiv? Warum darf er überhaupt reden? Ja, frage ich mich langsam auch. Ich denk mal, das ist halt eben das, wie sie denken. Also das merkt man doch die ganze Zeit. Das ist ja genau dieses Ding, was wir die ganze Zeit jetzt schon beschreiben, auch in diesem Video hier. Dieses Denke von wegen, er meint sich so irgendwie, diese Leute, die hier meinen heißen Scheiß unbedingt lesen wollen, die sagen jetzt sich so, ja, ich abonniere diese Zeitung nicht, weil der Mohammed darf ja da gar nicht schreiben. Oder wenn er da schreiben darf, dann darf er ja gar nicht das schreiben, was ich hier unbedingt lesen will, nämlich strukturell und ich bin ein Opfer und alle sind so gemein zu mir und diese Gesellschaft ist so furchtbar, in der ich hier leben muss, oh mein Gott. Oder was weiß ich nicht, was für ein Krempel. Und ja, also lieber Mohammed, diese 10 Euro für irgendwelche Zeitungsabos in digital, die haben die Leute schon. Die Leute haben ein Handy, die Leute haben Netflix-Abos. Wenn das ein Journalismus wäre, wo die Leute die Meinung haben, dass sie da einen Mehrwert von haben, wenn sie diese 10 Euro da auf den Tisch packen, dann kriegst du die auch. Und das können die Leute sich auch leisten. Das ist nicht so viel Geld. Aber die Leute haben da keinen Bock drauf. Die haben keinen Bock drauf, dafür Geld zu bezahlen, dass sie da nur geklickbaitet werden und mit der politischen Meinung von irgendwelchen Leuten totgeschissen werden und dieselben Talking Points kriegen, die sie sich auch aus den Pressemitteilungen von den Parteien für umsonst durchlesen können. Das ist das Problem vom Journalismus, lieber Mohammed. Ich kann froh sein, dass die Leute da nicht genauer nachgucken, denke ich mal. Außerdem zahlen die Leute ja schon 17,50 Euro pro Haushalt als Diversitäts- und Repräsentationsabgabe. Vor allem, weißt du, ist es halt eine Schande für den Journalismus, denn während andere Leute wirkliche Skandale und Korruption aufdecken, sitzt Mohammed da, deckt irgendwas über, wie viele weiße Menschen sind denn in der Firma und sagt, aha, guter Tag heute, viel gute Arbeit geleistet. Weißt du, das ist so heuchlerisch, sich als Journalist zu bezeichnen, wenn man nichts aufdeckt. Alter, das ist so dumm. Warum? 5,20 Euro für ein Magazin auszugeben, das dann aufschlägt, aber sich da überhaupt gar nicht findet, noch nicht mal in einer Geschichte, dann überlegt man sich das nochmal doppelt, ob man beim nächsten Mal wieder so viel Geld ausgeben möchte oder nicht. Wer liest denn so? Und was für ein Magazin soll das denn sein? Der Spiegel oder der Fokus oder was? Weil ich die Magazine, die ich in meinem Leben gelesen habe, waren eher so, sagen wir mal, Modell Powerplay oder GameStar oder so. Da ist das erstmal völlig egal. Und als ich sie gelesen habe. Oder ich habe Musikexpress gelesen, da kamen alle möglichen Leute drin vor. Prince, genauso wie The Police oder George Harrison, genauso wie Harry Belafonte. Was willst du denn von mir? Ja, nur vielleicht, um dir das zum Hintergrund nochmal zu sagen. Der war beim Zeitmagazin und dann bei der Zeit im Politikressort. Und jetzt macht er gerade eine Kolumne bei der Taz mit dem interessanten Titel Die Nachrichten. Also von Nafri, ne? Ach so, im Sinne von Nachrichten, aber Nafri. Also nordafrikanische Nachrichten. Nachrichten, Alter. Nordafrikanische Intensivnachrichten, oder wie? Ab und zu muss ich der Katze den Napf richten. Das ist gut, nordafrikanische Intensivnachrichten, ja. Also es geht nicht um Nordafrika. Hier geht es um Nazis und Corona-Demos, Geflüchtete auf Lesbos, Schäuble-Vorstoß für Räte und Corona-Maßnahmen in Deutschland mit dem schönen Titel Hört auf den Koran. Ich nehme den Artikel, wenn ich den jetzt nicht schon gehört hätte und gemerkt hätte, dass er das tatsächlich ernst meint, könnte man das als Satire sehen. Hört auf den Koran ist insoweit okay, dass man das ruhig sagen kann, wenn zu lesen folgt. Ja, es geht halt darum hier, Alkoholverbot, Hände waschen, die lebensrettenden Maßnahmen in der Pandemie stehen auch schon so im Koran und so weiter. Ich erinnere mich an das. Nee, das waren mehrere Leute. Das war eine Frau, die das zuerst gesagt hat. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß, aber das war diese von den liberalen Muslimen, glaube ich, war das. Schweinefleischverbot ist das. Das klingt so, als hätte der Journalismus ein strukturelles Problem und müsste aufgebrochen werden. Ja, hat er. Gesprengt. Und dann werden die Brocken weggeräumt und dann wird was ganz Neues gebaut mit neuen Menschen. Ja, von journalistischen Trümmermännern und Trümmerfrauen. Ab geht's. Corona-Menschen. Die muss man sich auch immer vorstellen, wenn man über das Publikum spricht. Es gibt LeserInnen of Color, die sind queer, die sind trans, das sind Frauen. Und es ist einfach ridiculous, wenn man, egal welchen Journalismus macht, und genau diese diverse Gesellschaft nicht dort abbildet, wo halt wirklich die Entscheidungen getroffen werden. Wer kommt aufs Cover? Welche Podcast-Folge machen wir das nächste Mal? Und wen laden wir in unsere Fernsehsendung ein? Zu diesen Sachen fällt mir ein, Amerika zum Beispiel, ne? Mit diesem People of Color. Also in Amerika ist so das Ding, dass die Schwarzen und auch die Latinos in Amerika eigentlich konservativer sind als die europäischen Amerikaner. Und, nicht von ihrem Wahlverhalten her, zumindest nicht in der Vergangenheit. Und da gab es ja auch dieses, ja jetzt nicht unbedingt in Bezug auf die Republikaner, aber es gab ja zum Beispiel dieses Referendum in Kalifornien, als sie den Obama, ich glaube zum ersten oder zum zweiten Mal, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall haben sie ihn halt gewählt. Und da gab es ja ein Referendum gegen die Ehegleichstellung von Homosexuellen. Und dieses Referendum ist da damals durchgekommen. Das wurde dann zwar hinterher von einem Gericht wieder einkassiert, dass es halt gar nicht zu entscheiden wäre irgendwie von den Leuten, keine Ahnung, aber das ist durchgekommen. Und damals war es halt eben so, dass das durchgekommen ist, Also die Leute, die halt mehrheitlich Obama gewählt haben, waren gleichzeitig aber auch für diese, dass die Ehe nicht mehr möglich ist von Homosexuellen. Und das waren halt eben mehrheitlich diese beiden Gruppen, also die Afroamerikaner und die Latinoamerikaner. Und das ist also ein Trugschluss, irgendwie zu meinen, dass das immer so die queer, keine Ahnung, diese ganze Rutsche von Sachen und vom Islam brauchen wir erst gar nicht anfangen. Ne? Also, Mr. Cook, in den Koran kann ich dir nicht empfehlen, den Koran zu gucken, so wie du redest. Kann ich dir gar nicht empfehlen. Und ins Alte Testament auch nicht. Man braucht nämlich andere Perspektiven, damit auch jene bereit sind, die bisher nicht so repräsentiert werden, für Qualitätsmedien Geld auszugeben oder sich ein bestimmtes Programm anzuschauen oder einen Podcast herunterzuladen. Ein wesentlicher Fehler hierbei ist, dass zwar viel über Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund geredet wird. Migrationshintergrund ist so ein hässliches Wort, aber vielleicht verstehen mittlerweile jetzt alle, was ich mit Of Color immer meine. Aber diese Menschen, diese POCs. Ist denn nicht irgendwie fucking Migrationshintergrund die Grundlage für sämtliche Formen von Diversität hier? Das ist doch genau die Basis, die du mitbringst, Ja, aber er mag damit. das Wort nicht. Wahrscheinlich war das, keine Ahnung. Es ist ein gemeines Wort. Es Aber es ist. beschreibt, was Ja, deutsche passiert. Sprache ist eben ein bisschen hart. So, kann man schon mal blöd finden, Wörter. Nee, aber es beschreibt doch, was passiert ist. Dein Hintergrund ist. Über die wird so oft geschrieben, aber selten stellen sich zum Beispiel in Verlage jene vor, die auch dieses Produkt dann am Ende verkaufen sollen, dass diese Menschen, dass diese POCs auch mögliche Kundinnen und Kunden sein könnten für guten Journalismus, dass die sich die App runterladen und auch für Content bezahlen könnten. Wollen wir Und das das denn ist ein ausschließen, großes geistig? Problem, an Das dem ist ein weiter großes gearbeitet werden Problem. muss. Denn wir, POCs, schwarze Menschen, wir sind nicht nur Objekt der Berichterstattung. Wir sind auch potenzielle Zielgruppe. Diese Perspektive bräuchte es mehr, aber ich Was? erlebe Moment leider immer noch. mal. Aber Ja, was denk mal an den Leser, hieß es doch, meine Güte, klar. Was soll das denn aber sein? Also, was genau erwartet? Dass dann irgendwie, soll hier auch ein Proporz stattfinden, irgendwie, dass 50% des Inhalts der Zeitung irgendwie extra auf andere Gruppen ausgerichtet werden. Oder Ja, dafür vorhin hat erwartet, dass jeder die selber Inhalte. eine Zeitung aufgemacht, übrigens. Wenn ihr alle so geil seid, warum macht ihr dann nicht die super, was weiß ich, die Migranten-Illu auf oder so? Und macht da echt euer Ding. Und wenn ihr so viele Kundenpotenziale habt, dann kann auch echt gar nichts schiefgehen, Mohammed. Dann fragst du die Meli und die Frieda und die Sibyl und die Hengame und so. Und dann macht ihr so ein richtig cooles Ding. Und dabei scheffelt ihr so viel Kohle Ja, nach aber deiner. strukturell wird das doch benachteiligt, diese Zeitung dann. Also wenn die dann Von wem? scheitert, das liegt ja Von an der Juden! von Die Juden die sind schuld! Na. strukturelle Benachteiligung, die wird Können schon wir ihren Weg finden. das nächste Mal wieder diesen Kamina buchen? Der OPEX ist mir zu radikal. Gerade egal. Ja, nur wenn er Und meinte, dass auch er in einerseits vielen Inhalte deutschen. braucht für seine Leute sozusagen und dann aber auch die Redaktion natürlich einfordert, dass für den normalen Leser etwas gemacht wird, ja, dann ist das vielleicht nicht kompatibel oder so. Dann kann man immer nicht für alle dann was schreiben, Ja, ich vielleicht. glaube, Er kennt das vielleicht nicht, ich weiß nicht der genau. Grund, warum sie nichts Eigenes machen, ist, weil sie immer dieses Denken haben von Plattformen und den Machtverhältnissen und so. Also die sehen ja nur Das schon die möglich. können ja nichts selber bauen. Die sehen ja nur den Krempel, der da ist und meinen irgendwie, das wäre halt jetzt dieses Ding, was man halt für seine Zwecke dann irgendwie instrumentalisieren muss. Und ja, und Machtverhältnisse, mit anderen Worten, gibt uns die Macht. Der will halt auch Segregation haben, aber nicht auf der Ebene von, ja, die Weißen müssen jetzt hinten im Bus sitzen. So, das unterstelle ich ihm nicht mal, dass er das will. Aber er würde sich echt eher freuen, wenn seine Zielgruppe von seinen POCs seine Kolumne lesen würde und die Abos bezahlen, anstatt dass es Weiße machen würden. Da bin ich mir sicher, dass er sagen würde, weißt du, der macht das so sein Zeug und wenn sich rausstellt, dass mehr Weiße drauf anspringen, weil das die Mehrheit hier ist in Deutschland, dann heißt es, ja, das ist aber schade. Ich meine, ja, ich bin ja erfolgreich und ich könnte mich entspannen, aber nö, es ist schade, weil nicht die Zielgruppe, die ich haben will, mir zuhört. So, das würde ihn traurig machen, nehme ich an. Und das ist so dumm. Das ist so dämlich. Redaktion, das Gegenteil. Jetzt war in der Anmoderation irgendwie die Rede von positivem Ausblick. Wie gesagt, ich kann leider jetzt nicht die ganze Medienkrise lösen, die alte weiße Männer, und einige von denen kenne ich gut und die sind auch teilweise ganz nett. Ich will gar nicht, dass die ganz gehen, sondern nur, dass sie ein bisschen Platz machen vielleicht. Aber es gibt meiner Erfahrung nach und meinen Recherchen nach zum Beispiel in sehr, sehr vielen Redaktionen und Ressortleitungen, sehr vielen Chefredaktionen mittlerweile Workshops, wie man mit Diversity umgeht. Es gibt Sensibilisierungsinitiativen, es gibt Coaching, wie man mit einem diversen Team umgeht, obwohl nochmal die Repräsentation auch in der unteren Ebene, wenn es um PraktikantInnen geht, wenn es um RedakteurInnen geht, wenn es um ReporterInnen geht im deutschen Journalismus, da sieht es auch mit der Repräsentation sehr, sehr schlecht aus. Ja, weißt du, was noch schlecht aussieht? Dass ihr zum Erreichen von euren Zielen das alles braucht. Dass ihr dafür, dass ihr da irgendwie vernünftigen Journalismus machen könnt, erstmal braucht, dass alle anderen Leute sich diesen ganzen Krempel da irgendwie geben, nach euren ideologischen Vorstellungen, weil ihr ja sonst hilflos seid quasi. Aber diese ganzen anderen Leute, die können das alle so. Ne? Die kriegen das alle irgendwie hin, die schauen sich den Kram an und so. Was ich hier nicht höre, ist, wir müssen mehr Recherche machen, wir müssen mehr in unser Handwerkszeug, wir müssen fair zu den Leuten sein, wir müssen komplett berichten, wir müssen alle Perspektiven abbilden. Das höre ich alles nicht. Ich höre meine Hautfarbe, die Hautfarbe von den Leuten, die irgendwas zu entscheiden haben. Einige von denen sind ja auch ganz nett, aber die lernen ja jetzt auch alle, wie scheiße sie sind oder dass sie mich hier fördern müssen oder keine Ahnung wie was. Und das ist einfach nur, ja, das geht gar nicht. Also, da ist die ganze Zeit mit mir oben und Zeigefinger. Und zur gleichen Zeit, ja, das ist auch richtig. Und zur gleichen Zeit, ja, man meint irgendwie, man wäre jetzt eine Bereicherung, aber alle anderen Leute müssen sich verändern, damit man irgendwas erreicht. Aber man erreicht dann damit alle möglichen anderen Leute eventuell, keine Ahnung. Aber nein. Ich würde gerne. Ich würde den Typen gerne mal fragen, ob seine Form von Journalismus auch eine Art von No-Comment-Section ermöglicht. Weißt du, wie zum Beispiel, wenn irgendeine Katastrophe gezeigt wird oder ein Kriegsgebiet, ja, von BBC. Also die zeigen dir einfach Bilder, das ist Journalismus in rein Form, bitte einfach Kamera draufhalten, da. Oh. Wie würde es bei ihm aussehen? So einfach Kamera draufhalten auf was? Einfach einen Raum, wo Leute arbeiten? So, was ist daran irgendwie ein Problem? Was ist daran die strukturelle Benachteiligung von irgendwem? Das ist so dämlich. Das ist, nein. Das By ist the way, ich werde immer auch, also ich wurde mal gefragt, was wollt ihr eigentlich? Also jemand hat mir wirklich ins Gesicht geguckt und hat gesagt, so, was willst du eigentlich, Mohammed? Was willst du eigentlich, Mohammed? Erstaunlich, ne? Was genau willst du von uns, Mohammed? It's the daily grind of hearing you suck. Weißt du, was willst du wirklich, Mohammed? Ja. Was willst du wirklich hier? Was ist dein Motivationshintergrund, Alter? Und die Antwort ist, ich will alles. Und wenn ich... Ja, wir können den Hals nicht voll genug kriegen, ist die Antwort. Ja. Warte, warte, warte. Und wenn ich es nicht bekomme, dann sorge ich dafür, dass ich es bekomme. Ich habe heute ein schönes Zitat von Necmettin Erbakan gelesen, dem Gründer der Miligürüş-Bewegung. Der hat gesagt, in Deutschland werden die Muslime an die Macht kommen. Das steht fest. Ob mit oder ohne Blutvergießen, das werden wir sehen. Weißt du, dieses Ich will alles ist literally so ein Ding, was Faschisten auch unterschreiben würden. Ich will alles, mit jedem Mitteln, ist mir egal. Gewalt ist auch okay. Nein, nein, OPEX, Feministin heißt sie. Ah ja, stimmt, ja. Nicht voll. Ja, ja, genau, ja. Ha, nicht vollkriegen, ha, weil sie keine Männer abbekommen, ha. Nee, nee, nee, nee. Ich habe hier Antje Schrupp zitiert. Und wenn du gleich so sexistische Bemerkungen machen musst, nur weil es um Frauenpolitik geht, OPEX, können wir den Kaminer wieder buchen? Wenn ich alles habe, dann gebe ich auch Ruhe, weil es kann ja nicht sein, dass jahrzehntelang jene, die zum Beispiel als Nachkommen von Gastarbeiterinnen hier in Deutschland irgendwie gelandet sind, dass die irgendwie immer mit den Krümeln abgespeist werden. Natürlich ist es klar, wenn peu à peu mehr Repräsentation auch auf unteren Ebenen stattfindet, dann wollen auch einige von denen aufsteigen. Das Problem ist, es ist so unattraktiv, dass ich gleichzeitig, ja, und das genau, gehört auch zur Realität. Unattraktiv, wie du dich hier gerade versuchst zu verkaufen, als stellen Sie mich doch als Chefredakteur ein, da können Sie nichts falsch machen. Ich weiß genau, wie es geht. Ich kann ein diverses Team anleiten. Das ist eine Bewerbungsrede. Pfui. Du benutzt dein Podium vor Kindern für eine Bewerbungsrede, um dich selber deine Machtfülle zu erhöhen und dein Salär zu erhöhen. Also, und wenn er dann alles hat und wenn er dann zufrieden ist und ich mich dann bei ihm bewerbe, dann wird er mich nicht einfach so aufnehmen und alles hinwerfen, was er sich aufgearbeitet hat. Warum denkt er, dass andere Leute das mit ihm machen würden? Was ist an ihm so? Weil er weiß, dass er einen momentan dem Zeitgeist entsprechenden Hebel besitzt. Ja, okay, ja, dann hat er hier jetzt anzubringen. Das ist klasse, aber dann soll er ehrlich sein. Sehr wenige POCs und schwarze Menschen kenne, die wirklich auch bereit sind, in diesen Kampf zu gehen, weil es ist nicht leicht, in der aktuellen Situation quasi auch Verantwortung zu übernehmen und als erste POC, als erste schwarze Person in sehr, sehr weiße Sphären irgendwie dann Entscheidungen treffen zu müssen. Kampf. Kampf. Entscheidungen treffen zu müssen, ja. Ja, lieber Mohammed, das könnte nämlich dann sein, dass die Leute das nicht möchten, was du machst, und es könnte auch sein, dass diese tollen Ideen, die du hast, dann doch gar nicht so gut funktionieren, wie du dir das vorstellst. Genau das meint er, aber er würde dann nämlich da als einziger POC sitzen und sagen, nee, wir müssen das alles ganz anders machen, ihr müsst schreiben, dass die Weißen alle Rassisten sind und sich ändern müssen und dass sie das nicht können gleichzeitig, und die anderen 10 Leute in der Chefredaktion sagen, Mohammed, das schon wieder, das haben wir jetzt schon 3-mal gemacht und die Abos sind alle gekündigt, gegangen und wir lassen das jetzt, und dann sagt er, ja, weil ihr weiß seid, ja, weil er mich unterdrückt, der ist immer noch strukturell 10-1, das ist hart für den ersten Chefredakteur. Sphären des Weißseins, was er gerade gesagt hat. Sphären des Weißseins. Schwebst du dann in den Wolken oder wie? Und sagst du, oh nein, die Wolken sind so weiß. Warum sind die so weiß? Das regnet bestimmt gleich. Nee, wenn die regnet, sind die Wolken ja auf Color, was ja auch in sich schon rassistisch ist. Weißt du, er hat selbst gesagt, er will alles. Was will er? Er will alles. Und er gibt nur Ruhe, wenn er alles hat. Aber es heißt nicht, dass wenn er das besitzt, dass er damit auch irgendwas Besseres anstellt. Für sich oder für andere. Das ist genau dieses, wie gesagt, Enteignen-Ding, es ist genau wie dieses Enteignen-Ding, was die Sowjets hatten. Es ist genauso wie dieses Enteignen-Ding, was die Faschos hatten, wo es heißt, weißt du was, wir nehmen euch einfach alles weg, zerschmettern alles, was wir nicht haben wollen. Und ja, dann was machen wir dann? Ja, keine Ahnung. Einfach uns selbst vernichten. Sei doch still, Mohammed, ey. Och. Nee. Die amtierenden weiß-cis-männlichen dominierten Entscheidungsebenen sollten sich also zunächst selbst reflektieren, ihren Führungsstil modernisieren, an die Realität sich anpassen und damit auch an das Produkt, Alter, das sie erstellen. Wenn sich hier irgendwer an die Realität anpassen muss, dann bist du das, Mohammed. Das ist ein bisschen frech, ne? Guck in den Koran, sagt Mr. an die Realität anpassen. Er lebt ja auch unter Weißen in seinem Buch. Das gerade, wie gesagt, etwas langweilig daherkommt und das aber für einen Markt da draußen irgendwie angepasst wird, das ist auch viel einfacher zu sagen als zu tun. Das gebe ich zu. Ich bin ja in ganz vielen Bereichen unterwegs. Zum Beispiel ist es für mich ganz leicht zu sagen, ja, die Polizei, da sind die Probleme und jemand anders muss es halt managen, das irgendwie dann zu kitten, aber die bittere Realität ist, dass sehr, sehr viel gerade falsch in deutschen Medienhäusern läuft und dass man daran gemeinsam arbeiten muss. Und was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun gehabt, genau, Mohammed? War jetzt schon ganz schön durcheinander, auf jeden Fall. Ich konnte ihm auch nicht folgen. Polizei? Das weiß er. Die Polizei ist auf jeden Fall das Problem. Und scheinbar, ja, andere Leute müssen das Problem dann lösen. Also die müssen die Polizei wegmachen. Die Redaktion soll die Polizei verhaften. Scheinbar, ja. Citizens Arrest. Ja. Am I being detained? Das ist, glaube ich, gemeint. Das kann er nicht. Mit dem sogenannten Zoe Quinn-Akt unter Biden kommt dann der Journalistic Arrest noch dazu. Da kann dich ein Journalist dann sofort festnehmen, wenn du was sagst. Ja. Es sei denn, du bist ein Sovereign Citizen, dann geht es nicht. Ist das so wie Reichsbürger? Ja, genau, ist die englische Variante davon, ja. Was bedeutet eigentlich gemeinsam daran arbeiten? Leider auch, dass diese homogen zusammengesetzten Chefetagen hoffentlich erkennen, dass sie nicht mehr homogen zusammengesetzt werden können in Zukunft. Bedeutet das jetzt übermorgen mal 50%? Wer bist du, Mohammed? Können. Das geht nicht mehr. Das Können. Du redest wie so ein scheiß Demagoge. Ja, ich sag mal, das ist ein, da würde ich dem doch mal einen Punkt geben. Vielleicht meinte er einfach, dass es halt mehr Schüler und Studenten gibt und Journalistikstudenten, die halt so aussehen, wie er es gerne hätte, dass sie aussehen sollen und dass ich das Problem dadurch lösen würde. Allerdings, ja, also sehr durcheinander der Herr, doch, muss ich sagen. Da Leute dort ausgetauscht werden, man kann auch utopisch denken. Es bedeutet aber vor allen Dingen, dass es darum geht, auch langsam einen Wandel einzuleiten und zu sagen, bei der nächsten Ressortleiterinnenstelle guckt man vielleicht wirklich auf die Diversity und nicht auf bestimmte Netzwerke in Redaktionen zum Beispiel. Weil es geht jetzt gerade, und wenn man über Quote spricht, dann kommt ja immer die Kritik, es geht ja immer nur um die Qualifikation einer Person. Das Problem an homogen zusammengesetzten Chefetagen ist, dass sehr viele Leute dort, und das ist sehr bitter, nicht qualifiziert sind. Also das ist, ich weiß nicht, ob hier oder... Ja, Nepotismus gibt es, ja. Wenn ich mal als Beispiel gucke, diese weißen Chefredakteure, von denen er da die ganze Zeit redet, da kommt er ja nicht weg von dem Thema. Also... Wenn ich mir überlege, dieser komische, wie ist der Typ von der SZ, dieser Prante oder wie der hieß? Ja. Der hat nur Scheiße geredet, von früh bis spät und auch sich die ganze Zeit nur hingestellt und selbst kasteit und gesagt, es ist alles so weiß, keine Ahnung wie was. Und die Männer, und dies, das und jenes. Und dieser Vogel vom Spiegel, der letzte da irgendwie, der war auch so richtig merkwürdiger Typ. Wo diese ganzen Trump-Geschichten da irgendwie gewesen sind mit hier Ku Klux Klan-Robe und was weiß ich nicht, was für ein Bullshit, was die da alles publiziert haben. Und das ist jetzt nicht das, was du haben willst, weil ich kapiere es nicht. Also ich habe das Gefühl, diese Leute sind schon dämlich genug, auch wenn sie dieselbe Hautfarbe haben wie ich. Fast so, als ob das gar nicht so wichtig wäre, Mohammed. Eventuell. Könnte das sein, vielleicht? Als ob es dann doch vom Inhalt der Köpfe abhängen würde, ne? Und gar nicht von der Haut. Ist verrückt, aber ist so. Am Bildschirm ein paar Leute Soziologie und Politikwissenschaften und oder studieren, aber mit Bourdieu kann man das ganz einfach verstehen, dass da natürlich auch eine Selbstreproduktion stattfindet. Der eine weiße, heteronormative alte Mann holt halt den nächsten Nachfolger, der auch quasi in dieses Schema passt. Und das ist was... Nein. Ja, und das war zum Beispiel was mir dieser Vassili Gulut wortwörtlich genauso erzählt hat. Aber dieses es ist Ding doch von so, wegen, dass die da ja alle immer nur wen suchen, der ihnen nachfolgt und so weiter und so fort. Und ich habe nur gesagt, nein, Vassili. Das ist nun mal so, dass in diesen... Ja, diese Leute, die da sich hocharbeiten, die sind halt auch die ganze Zeit da. Und das ist halt bei irgendwelchen Frauen und so ist es halt anders. Da ging es jetzt speziell um das Frauenthema, nicht so sehr um das Migrantenthema, wenn er damit irgendwie angefangen hat. Und die packen da halt mehr rein, die sind länger da, die haben halt nicht diese Unterbrechung durch Familie und so ein Zeug. Und das zwingt ja auch niemanden, diese Unterbrechung zu haben. Wenn die Leute, ihre Karriere wichtiger ist, da müssen sie da halt am Ball bleiben, aber das ist halt im Regelfall nicht so und das ist ja auch in Ordnung, das ist ja auch okay so. Und diese Unterstellung, dass die anderen Leute alle so furchtbar sind, nur weil das jetzt Männer sind, mehrheitlich, die würde ich jetzt nicht teilen. Und da würde ich mir auch große Gedanken drüber machen, über jeden, der mit solchen Sachen irgendwie um die Ecke kommt und das irgendwie meint, das herauszufinden zu haben oder als ob das irgendwie so eine tiefere Weisheit wäre, dass ja diese weißen Sphären und diese Männer... Und diese Leute alle so furchtbare Menschen sind von Hause aus und so homogen, wohingegen man das Homogenitätsproblem, denke ich, im Journalismus halt wirklich hat, aber das habe ich ja jetzt schon dreimal, glaube ich, gesagt, Homogenität im Endeffekt mit diesen ganzen, dass man die Sachen überhaupt nicht mehr hinterfragt, sondern nur noch wenn man irgendwie ein Narrativ gehört hat, was gut klingt, da wird das einfach erbarmungslos allen Leuten mit einem Presslufthammer ins Hirn gepresst. Und man muss ja auch mal bedenken, dass er eine Sache hier vollkommen außer Acht lässt, nämlich dass die Hierarchie, das Hocharbeiten, das Aufsteigen innerhalb von so einer Zeitung, dass die dann nicht, wenn er kommt und kreischt, ich will aber Chefredaktionsmitglied werden, dass die dann nicht alle klatschen, sondern dass es da halt einfach Sachen gibt, wo klar ist, wer für den nächsten Aufstieg zum Beispiel vorgesehen ist und wer nicht. Das lässt er auch vollkommen außer Acht, es sei denn, er meint das mit seinen Netzwerken, aber das sind keine Netzwerke, das ist halt eine Hierarchie, die mag ihm gefallen, wahrscheinlich nicht, ja, aber die existiert in Deutschland nun mal. Und ich finde es auch gar nicht das Schlechte, wenn das Schlechteste ist, klingt dann natürlich eigennützig, aber ich finde durchaus, dass Lebensweisheit über 40 was wert ist, ja, dass diese Leute gesettelter sind als Leute mit 30 wie Mohammed hier. Ich finde das schon richtig, dass du eine gewisse Meritokratie da schon beachtest, dass du auch honorierst, dass jemand sich für lange Zeit für deine Zeitung eingesetzt hat und nicht irgendwen von der Straße nimmst, weil das gerade Mode ist. Mal gewollt ist, aber was so antrainiert ist, das habe ich auch ganz oft bei dem Umgang mit Praktikantinnen und Praktikanten. Hier sollen ja ganz viele junge Leute zugucken zum Beispiel. Vielleicht sind auch einige interessiert, an Praktika in Medienunternehmen, und da konnte ich sehr oft beobachten, dass jene, die quasi genau diese Attribute mitbringen, weiß, männlich, heteronormativ, vielleicht auch ein bisschen so Bresig-Jura-Studium, ich habe nichts gegen Juristen, muss ich an dieser Stelle sagen, aber dass die natürlich besonders gefördert werden. Und dass, wenn eine Frau of Color, die vielleicht noch eine ganz andere Meinung mitbringt, sehr progressiv ist vielleicht auch sehr stolz ihre Queerness lebt, dass die erstmal komisch angeguckt wird. Oder der Klassiker, wenn eine Frau mit Kopftuch auftaucht, dann ist sowieso die ganze Redaktion, steht die ganze Redaktion Kopf. Und Sie sind ja schon sehr seltsam. Auf der einen Seite die Qualifikation von einem Juristen sagt, ach, da gibt es ja ganz viele von. Aber die Sachen, worauf es ankommt, sind nur irgendwelche kulturellen Merkmale, nicht irgendwas. Also handwerkliches Wissen oder so. Nee, es ist. Als weiß ich nicht, wenn ich jetzt Afrikanistik oder so studiert habe, meinetwegen. Das ist ja in Ordnung, ne? Die wird ja vielleicht auch genommen oder so. Das ist ja im Prinzip ist das ja schon so, dass es in allen möglichen journalistischen Nischenbereichen natürlich Leute gibt, die jetzt im Endeffekt davon Ahnung haben, weil sie aus irgendwelchen anderen Bereichen eigentlich gekommen sind. Also dieses Journalismus-Ding, so Leute, die jetzt wirklich nur rein Journalismus studiert haben, gibt es eigentlich weniger. Ne? Weil das ist ja schon so, dass man da irgendwie normalerweise was wissen muss über irgendwelche Bereiche, über die man da schreibt. Und diese Leute meinen ja auch alle, dass sie super viel wissen über die Bereiche, über die sie da was schreiben, aber halt eben von dieser gelebten Erfahrung und diesem ganzen Krempel oder ihrer Queerness oder keine Ahnung, weil sie so ein Tuch auf dem Kopf haben. Und also ich würde mich ja freuen, wenn sie die Leute, also ich sag mal so, Mohammed, du sagst jetzt hier irgendwie, die Leute mit dem Tuch auf dem Kopf, die werden komisch angeguckt, ja. Aber die sind noch eher eine Realität als irgendwelche Leute, die, keine Ahnung, mit einer Hakenkreuzbinde am Arm da irgendwo reinkommen würden in eine Dings. Die würde man auch komisch angucken. Und das ist ein Vergleich, den ich hier bringe, weil das eine ist eine politische Ideologie, die da so sich ausgedrückt wird in einer fundamentalen Art und Weise, und das andere auch. Und Vielfalt bedeutet dein komisches Kopftuch überhaupt nicht. Dein komisches Kopftuch ist so ziemlich das Gegenteil von Vielfalt, lieber Mohammed. Ein Hinderungsgrund sollte es jetzt auch nicht sein, aber Doch. Der meinte ja, es sollte eine junge Dame kommen, die ein bisschen progressiv denkt. Die könnte doch dann auch Anwältin sein. Das meine ich halt. Der geht komplett weg von der Qualifikation. Ich meine, es sollten nicht nur Anwälte sein, ja, aber ich meine, wenn irgendwelche Regierungsentscheidungen kommentiert werden, wäre es ja nicht schlecht, wenn das Anwälte machen. Aber gut, ich meine, ich sehe da ehrlich gesaght keine richtig guten Analysen. Außer von den Berichtern, die wir ja auch manchmal im Stream haben. Ja, er ersetzt halt wie so oft Erfahrung durch Gefühl. Also gelebte, er hat ja hier die gelebten Erfahrungen der queeren schwarzen Frau angesprochen. Das ist so, erinnert mich auch wieder ein bisschen an Gamergate. So, ja, ob du ein gutes Spiel machst oder nicht, ist egal. Es geht ums Gefühl, weißt du? So, ob du da guten Journalismus machst oder nicht. Ja, und die weil, Politik, weil sich der mir bei Hengami oft einfach, ob der Art, den Artikel zu konstruieren und die Sätze ohne Ende und alles was Mögliche, da kriege ich, das ist kein Journalismus, das ist Bloggerei. Ja, der gute Journalismus ist der für die richtige politische Richtung. Das ist doch das. Da wollen sie auch ihre Hegemonie halt haben und alles gleich. Das meine ich auch mit quasi einem Wandel herbeirufen in den Köpfen derjenigen, die halt entscheiden, weil die sitzen am Ende am Hebel und die können sagen, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir alle gehen und eine neue, diversere Führungsebene es hoffentlich dann besser macht. Wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass wir alle gehen. Ja, ja, Mohammed. Prima. Super Spruch. Sag mal, wo bist du stehen geblieben, Mohammed? Mit 12? Als zorniger 14-Jähriger? Wo hat es bei dir irgendwie aufgehört, analytisch mal über die Umwelt und über das, was du redest, nachzudenken? Ob die Realität damit in Einklang zu bringen ist, was du redest. Die sollen dann alle mal, die denken sich dann, es wäre viel besser, wenn wir gehen und dann gehen wir, oder was? Ja, so, wahrscheinlich. Einer merkt am Anfang nicht ganz gut, wenn er Chef ist, dann muss ja jedes Wort auf die Goldwaage legen, was es von dir gibt. Ja. Das möchte man ja vielleicht auch nicht unbedingt. Ja. Naja, das macht er dann halt nicht. Wenn die Leute, Leute können ihm ja nichts sagen, weil er ist ja People of Color Chef. Chef ist, ne? Er hat diese gelebte Erfahrung als queere People of Color, nicht cis-heteronormativ, die allen fehlt. Weißt du, wenn man den rauswerfen würde oder ihm schaden würde, dann würde sich auch das Produkt nicht mehr verkaufen. Weißt du ja. Ja, und die ganze Reihe von Freunden aus seinem Netzwerk nämlich, die kommen dann auch. Und schreiben dann über das entsprechende Medium. Soweit, so gut, glaube ich. Was er da macht. Und wir können zu den Fragen übergehen. Ich weiß nicht, ob es welche gibt oder zur Kritik. Ins Bild. Ich habe hier ein paar Fragen. Ich gucke mal vor Ort. Hier vor Ort ist auch eine Frage. Du müsstest dich an das Mikro stellen und die dort stellen. Dann können wir die erstmal, vielleicht klären wir erstmal die vor Ort. Ich wollte fragen, ich weiß nicht genau, ob du das einschätzen kannst, aber was ich ganz spannend finde, ist, dass ja Journalistinnen-Schulen immer noch als das Nonplusultra gelten für den Einstieg in Journalismus. Und dabei ja die Frage wäre, wie quasi dieser Wandel bei denen schon angekommen ist, weil oftmals krankt es ja quasi schon am Anfang in der Ausbildung, dass zum Beispiel Sprache nicht so funktioniert und nicht so benutzt wird, dass sie eben auch jeden und jede erreicht, was man eben auch, also jetzt gerade wieder zum Beispiel in einem Artikel in der Zeit gesehen, wo die Hautfarbe von Protagonistinnen mit verschiedenen Farbschattierungen erklärt wurde. So, und also genau so, wie es eigentlich nicht sein sollte, aber wie schätzt du das ein? Gibt es da auch einen Wandel in den Journalistinnen-Schulen, den man beobachten kann, dass da sich auch ein Bewusstsein schafft oder vielleicht auch eine besondere Förderung von nicht weißen Menschen? Soll ich direkt beantworten? Ja, antworte doch direkt, also gerne. Das ist eine super wichtige Frage tatsächlich. Und das wäre der nächste Punkt, hätte ich noch ein bisschen mehr Zeit, wäre Journalistenschulen der nächste Punkt. Natürlich ist das ein total interessanter, spannender Ort, den man sich eigentlich so als Anthropologe auch angucken kann. Wie funktionieren diese Journalistenschulen und wie rekrutieren die eigentlich ihren Nachwuchs? Ich war selbst nicht auf einer Journalistenschule und ich würde auch nicht sagen, alle, die auf einer Journalistenschule oder Journalismusschule in dem Fall waren, kann man über einen Kamm scheren. Was ich aber als Redakteur jahrelang beobachtet habe, ist, dass da so eine Konformität mit drin ist. Also die Ausbildung sorgt anscheinend dafür, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen gleich ticken und auch gleich schreiben. Das überrascht mich jetzt nicht erstmal, weil die gehen ja alle durch eine ähnliche Ausbildung. Das Problem an der ganzen Sache ist nicht, dass da auch journalistisch betrachtet Diversity verloren geht. Wenn man wirklich wie gestanzte Texte liefert, also da gibt es auch diese komische Art und Weise zu sagen, was ist Journalismus? Ich könnte diese Frage überhaupt gar nicht beantworten. Aber da wird anscheinend 1-2 Jahre den Leuten eingetrichtert, wie sie schreiben sollen, wie die perfekte Reportage aussieht, und nach einer Weile wird es einfach langweilig, finde ich. Das ist das eine, also rein handwerklich betrachtet. Und von der Zusammensetzung ist es ein Problem, weil Journalistenschule muss man sich erstmal leisten können. Die traurige Wahrheit ist, dass man am besten dort eine Ausbildung starten kann, wenn man reich geerbt hat, weil man bekommt halt kein Gehalt oft oder es ist ein kleines Stipendium nur, und das muss man sich ja erstmal leisten, in Hamburg, in Berlin oder in München teure Miete zu bezahlen, wenn man erstmal seinen Bachelor fertig gemacht hat und dann seinen Traum erfüllt, auf diese Journalistenschule zu gehen. Und da wird... Oh, der gute Mann hat tatsächlich fast einen Punkt. Ich dreh durch. Ja, aber ich habe auch direkt ein Gegenargument wieder. Und ja, zwar die ganzen Stipendien und die ganzen Stiftungen, die ja sehr viele Journalisten auch finanziell unterstützen. Allerdings das mit den reich geerbt, das ist auch richtig, ja. Aber wenn man sich das Ziel dadurch versaut sozusagen und es auch nicht nötig ist rechtlich, warum soll ich denn zur Journalistenschule gehen überhaupt? Naja, also kann aber auch ganz normal Zettel hat dann wahrscheinlich, ja. Okay. Man kann aber auch ganz normal an die Uni gehen. Ein Bekannter von mir hat hier Fachjournalismus Geschichte studiert. Also ja, das halt natürlich auch, aber ich sag mal so, das, was er ja da gerade meint, von wegen, die lernen dann da alle das Gleiche und so. Ja, die lernen journalistisches Handwerkszeug. Ich glaube, er meint damit auch so ein bisschen, das wollte aber vielleicht jetzt nicht so, dieses Objektive, weißt du? Dass ja, noch ein, ja, so habe ich das nämlich auch verstanden. Ich auch gewisse Phrasen, die sich wiederholen oder so. So habe ich, nee, ich habe das genauso verstanden, wie Mars das verstanden hat. Dieses Ding von wegen, ja, wie schreibe ich eine Reportage und so, da muss ich dann objektiv sein und da muss ich mich dann hinten anstellen und da muss ich dann das schreiben, was wirklich gewesen ist, und dann muss ich dann die Leute fair behandeln und so. Und das ist ja, dann gar kein politischer Zweck. So, wir können das ja gar nicht sagen, was Journalismus überhaupt bedeutet, weil es ist ja so, ne? Mal machen wir eine Satire, eine total lustige Satire, wenn die Leute das blöd finden, was wir gerade geschrieben haben, dann war es halt nur ein Witz. Also, ich muss auch sagen, wer ernsthaft Journalist werden will und schreiben will, der sollte ja eine Leidenschaft dafür empfinden, für das Schreiben an sich, und der wird sich von keiner Journalistenschule einreden lassen, dass er nach einem gewissen Schema F schreiben muss. Und wir sehen das ja auch an spannend zu lesenden Journalisten, zum Beispiel beim Don. Der hat einen ganz anderen Stil als viele andere, aber er wird sehr geliebt für diesen Stil. Das ist das Wichtigste, was du machen kannst, als Journalist, einen Stil zu entwickeln und eben nicht immer das Gleiche und immer nach Schema F zu schreiben. Ja, ich erinnere mich vor allen Dingen auch noch an, also erstmal diese Journalistenschule in München, die sitzt ja im gleichen Haus wie die Süddeutsche Zeitung zum einen, und 2014 auf dem Höhepunkt von Gamergate war die Aufnahmeaufgabe, die sie da hatten, dass die Leute, die da gerne rein wollten, was schreiben sollten über Computerspiele und den gesellschaftlichen gesellschaftliche Themen darüber und so ein Zeug. Also ja, Journalistenschule. Wird, glaube ich, gerne was eingereicht, so außer Konkurrenz. Das wäre lustig gewesen. Dass der Denkfehler gemacht ist, dort schon überhaupt strukturell nicht auf Diversity geachtet wird. Da wird tatsächlich plakativ auf Diversity mittlerweile geachtet. Ich bekomme auch einige E-Mails, wie im Sinne von, hast du nicht eine Person of Color oder einen Menschen mit Migrationshintergrund, den du vorschlagen kannst als Volontärin oder so? Und da finde ich, bin ich pragmatisch, dann sage ich auch, hier, nimm die, und wenn du die nicht nimmst, dann bist du böse. Aber die bösen Netzwerke, die anderen benutzen, die sind der Teufel. Diese Netzwerke, ne? Mann. Heuchler. Und wenn du die nicht nimmst, dann bist du böse, hat er gerade noch gesagt. Aber es muss sich wirklich strukturell was auch in der Ausbildung ändern. Rein handwerklich betrachtet, aber auch was die Zusammensetzung angeht. Handwerklich betrachtet auch strukturell, ja. Weil man weiß ja nicht, was Journalismus ist. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist das ja auch einfach nur PR, ne, für unsere Zwecke. Wir haben hier eine ganz interessante Frage, die ich mir auch gestellt hatte, weil ich ja das bei der Antwort gesagt habe mit dem positiven Ausblick, der dir schwerfällt. Hier wird auch nochmal gefragt, ob du Redaktionen kennst, die es vorbildlich machen, also ob es so ein Best Practice schon gibt oder ob es ein bestimmtes Medium gibt, wo du sagst, da läuft das eigentlich ganz gut. Und wenn ja, wie das funktioniert hat oder ob du jetzt sagen würdest, es ist eigentlich überall schwierig. Auf Deutschland gemünzt würde ich sagen, überall ist Luft nach oben. Also es ist jetzt wieder vielleicht ein bisschen wenig optimistisch, aber ich bin auch Mentor im Medienvielfaltprogramm der Heinrich-Böll-Stiftung. Darüber habe ich ganz viele Erfahrungen von sehr vielen jungen Leuten, die dort Praktika zum Beispiel machen, wirklich in fast jeder Redaktion dieser Republik. Und man kann wirklich noch sehr, sehr viel lernen, glaube ich. Das ist das eine. Wenn ich international mir das anschaue, kann man schon von anderen Redaktionen weltweit lernen. Es wird ja immer gesagt, die New York Times oder die Washington Post in den USA sind super linke Zeitungen. Das stimmt so nicht. Man muss sie wirklich lesen, um dann, glaube ich, auch zu merken, dass die nicht so progressiv und links sind, wie man sich das immer vorstellt. Aber jetzt nach der grausamen Tötung von George Floyd hat zum Beispiel die Washington Post ein paar Dutzend neue Stellen geschaffen, um das Thema Race zu bearbeiten. Während hier in Deutschland man blöd angeguckt wird, immer noch, das muss man sich erstmal vorstellen, immer noch wird man... Jetzt packt er wieder seinen beschissenen Finger aus, ja. Und außerdem hat er gerade so einen Blödsinn erzählt. Ja, sag bloß. So erzählt mal. Ja, also sorry, also die New York Times hat sich in den letzten Jahren selbst komplett desavouiert. Ich erinnere nur daran, ja, tut mir leid, wir müssen jetzt eigentlich normal berichten, aber Donald Trump ist so schlimm, dass wir uns nicht immer an die Fakten halten müssen. Das war ja der Artikel in der New York Times, der diese ganze Trump-Berichterstattung eingeläutet hat. Ja, nur mal so nebenbei. Und dann gibt es ja noch diese, ich habe die Jahreszahl jetzt vergessen, aber diese Theorie, die auch aus der New York Times kommt, dass halt die amerikanische Identität ja erst mit den ersten Sklaven, die nach Amerika gekommen sind, begonnen hat. 1619 Theory oder irgendwie sowas. Und ganz viele Diversity-Writer. Ja, ich sag nur, diese ganzen... Leute, die diesen ganzen Kram schreiben den auch aus der New York Times ab. Wir kennen doch jetzt diese Statistiken mit diesen ganzen progressiven Begriffen, die da alle durch die Decke gegangen sind in der New York Times. Was sie da aus diesen mit Data Mining da aus dem Archiv da rausgefischt haben. Dass diese ganze Scheiße mit White Privilege und dieses Zeug in den letzten Jahren alles explodiert ist da. Und wie du schon gesagt hast, die schreiben alle ab von der New York Times, ja. Und Washington Post, ist das nicht das, was der Bezos gekauft hat? Ja, Democracy dies in darkness. Ja, genau, ja. Und ich sag nur, die Kacke, die sie da mit der Dingens abgezogen haben hier, mit der Barry Weiss bei der New York Times, das ist ja auch noch nicht so lange her. Das ist, glaube ich, noch kein Jahr her. Ja, das ist nicht lange her, aber ich meine, die Barry Weiss war ja auch nur eine, die mal wirklich drüber berichtet hat und die dann auch mehr oder weniger angehört wurde, weil sie halt noch nicht komplett verstoßen war von der intersektionalen Clique. Ja, eben, und ich meine, die New York Times hatte ja früher noch diesen Medienjournalisten, der ziemlich gut auch geschrieben hat über diesen ganzen Wandel und das ganze Zeug. Gibt es auch diese Dokumentation hier, ich weiß nicht mehr, ich glaube, die ist Page One oder so. Auf jeden Fall so eine Dokumentation über die New York Times hatte damals auch diesen Oscar gewonnen für beste Dokumentation. Und da haben sie quasi größtenteils diesen damaligen Medienjournalisten von der New York Times da begleitet. Und der durfte da viel erzählen. Das war ein ganz interessanter Film auf jeden Fall. Aber der ist mittlerweile verstorben, leider, der Mann. Und ich glaube, seitdem ist da endgültig der Ofen aus mit der New York Times. Die Apple-Doku fand ich auch gut, muss ich mal sagen. Man blöd angeguckt, wenn man sagt, vielleicht ist das eine Geschichte oder die Geschichte XY, da geht es um Rassismus. Viele Leute, die halt dann entscheiden, ob diese Geschichte so stattfinden soll oder nicht im Blatt oder online oder im Podcast oder im Programm, die können das gar nicht nachvollziehen und sagen immer, die snappen direkt und sagen, ach, hör auf, das ist keine Geschichte über Rassismus, die machen wir nicht. Moment mal. Und ein Journalist, der über Delfine schreibt, kann das auch nicht machen, weil er nicht weiß, wie das ist, da durchs Wasser zu schießen und einen Thunfisch zu fressen. Ja, und außerdem dieses Beispiel, was er jetzt gerade hat mit George Floyd, ist ja auch schon mal das beschissenste Beispiel aller Zeiten. Und das werden sie nie zugeben. Du wirst nie den Mohammed da haben, der sagt, ja, okay, ich habe mir jetzt dieses Video angeguckt und er sagt ja auch schon vorher, dass er nicht richtig atmen kann und so. Und klar, das ist sicherlich kein richtiges Verhalten von den Polizisten da an der letzten Stelle dann. Aber es gibt auch keinen Anlass, da jetzt explizit Rassismus reinzudenken. Da gibt es einfach keinen, also das ist nicht dieses Smoking Gun für Rassismus, wie wir erst gedacht haben, tut uns leid. Das würden die nie sagen. Sondern das ist diese Scheiße, die sie bis ans Lebensende ausschlachten werden, genauso wie Gamergate und diese ganzen anderen Themen auch, wenn denen das in ihren Kram passt und wenn das gerade hilfreich ist für die politische Agenda, die sie gerade irgendwie fahren, wenn das kampagnenmäßig irgendwie passt, dann wird das gefahren ohne Rücksicht auf Verluste. Und ja, deswegen tut mir leid. Also du wirst den Journalismus garantiert nicht retten, Mohammed. Du wirst den eher zu Grabe tragen. Sehr oft wird mir das weiterhin so geschildert und deswegen muss da noch viel passieren. Und dieses Beispiel der Washington Post ist da Redakteurinnen extra für das Thema Race und Racial Justice angestellt worden. Ich glaube, das schadet zumindest nicht. Hast du, das ist was mich interessiert. Doch, das schadet. Das bedeutet, dass dieses Ding als Zeitung jetzt gestorben ist. Dass das jetzt keine Nachrichten mehr sind, die ich da kriege, sondern Propaganda, PR, keine Ahnung. Aber und dass die USA halt in dem Bereich auch einen ganz anderen Hintergrund haben als wir, lässt da auch schön unter den Tisch fallen. Warum da Racial Justice ein Thema ist. Ja. Das die Woche getwittert, ne? Man könnte bei den Türken meinen, ihre Eltern wären auf Sklavengaleeren hierher geschafft worden, gegen ihren Willen. Wenn man so hört, wie die über Deutschland jammern. Du, siehst du einen Unterschied zwischen Printjournalismus und Online, beziehungsweise vielleicht auch Bewegtbild oder so? Ich habe das Gefühl, dass manchmal, es ist aber wirklich nur ein Bauchgefühl, Printjournalismus nochmal so eine Art alte Dynastie ist, oder würdest du das nicht? Es gibt so unterschiedliche Beispiele dafür oder vielleicht auch ein bestimmtes Genre, wenn es politischer Journalismus ist. Ich kenne zum Beispiel, also die Teen Vogue finde ich witzigerweise ein ganz gutes Beispiel. Das ist was? Das ist hoffentlich, sagt sie jetzt, was? Das ist das Allerschlimmste, die Teen Vogue. Also die Teen Vogue habe ich in den letzten Jahren nur als absoluten Bodensatz des verrückten Bullshits gehört. Ja, ich leider schon. Also ich weiß nicht mehr genau, was das für Sachen waren, aber die sind wirklich richtig, richtig furchtbar. Dass den Social Justice Schuss nicht gehört hat. Ja. Also richtig so von Frauenzeitschrift zu BuzzFeed. Ja, oh. zu Bass Stürmer, ja, also diese Teen Vogue ist wirklich das Allerschlimmste. Das ist eigentlich eine nicht politische Zeitschrift, die aber sehr gut Diversität oder zumindest von außen gesehen irgendwie spiegeln. Fällt dir da ein Unterschied auf? Ja, also es gibt, glaube ich, ein bisschen mehr Durchlässigkeit und Offenheit im Vergleich auch zu vor 5 und 10 Jahren. Das befruchtet sich mittlerweile in vielen Redaktionen auch. Da hat diese Online-Dynamik schon was gemacht, würde ich sagen, auch weil sehr viele ältere... Weil sehr viele Leute jetzt E-Mail haben und dann mit den konkurrierenden Leuten ihre E-Mails austauschen und dann irgendwelche Gamergates auslösen, weißt du, doch nicht was, ja. Das befruchtet sich alles, das kennen wir, ja. Herren, die bisher nur ans Papier geglaubt haben, mittlerweile auch bisschen sich bereit erklären, anderswo auch sich umzuschauen, zumindest niemand auch ein paar Ideen irgendwie zusammen. Niemand in Deutschland glaubt nur an das Papier in der Medienbranche. Du redest Unsinn. Ich würde nicht sagen, dass alle auf Social Media super Journalisten sind oder dass diese neuen Formate irgendwie alle unproblematisch einfach ein gutes Produkt machen. Das befruchtet sich auf jeden Fall. In Deutschland muss man sagen, das Geld wird noch nicht online gemacht, das ist auch Teil der Realität. Die Medienkrise ist aber vor allen Dingen, glaube ich, oder habe ich beobachtet, eine Printkrise, und das hat, kann auch eine Zukunft haben. Da geht es nicht um das Medium Papier, glaube ich. Es geht darum, was drauf gedruckt wird. Und daran kann man wirklich arbeiten. Und daran kann man auch intergenerationell arbeiten. Ich bin auch jemand, der sagt, leider ist es nicht mit der neuen Generation einfach getan. Ja, es gibt Fridays for Future und das sind neue Impulse. Aber was das Thema Diversity und Antirassismus angeht, da haben wir erst, wir sind erst bei Kilometer 0,5 vom Marathon, glaube ich. Auch nicht nur was die Medien angeht, sondern allgemein auch in anderen Führungsebenen und Räumen dieser Gesellschaft, Unternehmen, Behörden, Parteien etc. Wir wollen hier noch alle Machtübernahme. Schön gesagt. Ein etwas kritischer Kommentar, mal gucken, wie du dich dazu positionierst. Ghazal sagt, dass sie es gut fände, dass, wenn es um Inklusion geht und eine inklusive Sprache verwendet wird, dazu zählt es für sie, niederschwellig und einfach zu reden, dass das, dein Talk sehr akademisch war. Das ist bestimmt ein Thema, was dir schon begegnet ist. Auf jeden Fall. Also das ist immer eine Herausforderung, über komplizierte Dinge in einer anderen Sprache zu sprechen. Die Sachen, die ich weiß und kenne, die habe ich ja alle in irgendeine komische Theorie-Texte irgendwie auch aufgesogen, aufgenommen, darüber nachgedacht. Und meine Aufgabe als Journalist ist es auch zu übersetzen. Es ist mir anscheinend bei dieser Person jetzt nicht geglückt. Ich gebe mir aber immer Mühe und nehme das wirklich ernst, weil das ist total wichtig, das so zu formulieren, dass es ein Angebot an wirklich alle ist und gleichzeitig die Komplexität nicht einfach wegwischt. Mhm. Und das ist immer so ein Balanceakt und danke für dieses Feedback. Warum, was war in der Rede von ihm akademisch? Was? diese ganzen offenen... Diese ganzen offenen Dinge, wo er dann immer sagt, so ja, das muss sich ändern oder wir wollen nicht nur die Krümel oder das ganz Kram. Das ist doch sehr bodennahe Sprache. Ich weiß nicht, wo das akademisch ist. Ja, das, die Leute haben es nicht verstanden und denken dann wahrscheinlich, das wäre akademisch oder weiß ich nicht. Keine Ahnung. People of Color. Mir ist es aufgefallen, hat er sich noch Mühe gegeben, das besonders kinderfreundlich darzustellen, übertreibe ich jetzt mal mit, ach, früher gab es ja Fernsehen und so, aber dann kam ja irgendwann die Habitus-Theorie von Pierre Bourdieu. Oh, stimmt. Da ja. Würden die Ohren vom Ebel, glaube ich, schlackern. Das war der akademische Teil. Ne? Der eigentlich da sein wollte, um mit uns Spaß zu haben, aber aus kurzfristigen Gründen dann doch nicht. Und aber morgen ist er auf jeden Fall da. Okay. Ich habe noch eine Frage, die auch eher auf Lösungsmöglichkeiten abzielt. Und das wäre, was du von einer Quote halten würdest, also einer Diversity-Quote oder... Warum nicht? Also es gibt ja... Warum nicht? Lösungsmöglichkeiten, warum nicht? Warum nicht? Ja, die machen alles so, wie ich es gesagt habe. Der Blick von der Frau, das bin ich, 24/7. Das ist echt gut. Ja. Aber es ist so ein typischer Frauenblick. Oh, warum nicht? Jetzt eine weiße Quote von 100, dann kann man auch eine Diversity-Quote machen. Das nächste bescheuerte Talking Point, auf den sie sich jetzt alle eingeschossen haben. Wir haben ja jetzt eine weiße Quote, wir haben ja jetzt eine Männerquote. Nicht das Problem. Es gab es ja in der. Ich meine, wo zeig mir doch, wo es im Text steht. Ja, das ist das neue Ding halt. Ne? Sie gucken sich die Ergebnisse an und behaupten, das wäre jetzt auch alles so gemacht, halt von diesen Leuten, die aber aufeinander nachfolgen, dass er danach das komplette Gegenteil erzählt hat mit diesem ganzen, nur sie schreiben mir Briefe, wo ich mir empfehlen soll. Sie tun dies und sie tun das und sie drehen sich hier um und sie drehen sich da um. Dass das dem Ganzen halt widerspricht. Dass sie wie diesen ganzen Kram, den sie die ganze Zeit da treiben und hinterher ist das Ergebnis immer noch nicht so, wie ihr das haben wollt. Und dann behauptet ihr einfach, jo, jetzt ist es ja auch eine Quote, weil die fördern sich da ja alle nur gegenseitig. Jo, ich bin ein schlauer Journalist. Diskussion vor ein paar Jahren mit der Frauenquote auch in Medien, wo sich sehr viele mehr oder weniger dagegen gewehrt haben und immer noch wehren. immer quasi diese alte Leier von nur qualifizierte Leute werden hier angestellt und dann ist egal, ob sie Frauen oder Männer oder non-binary sind. Und mittlerweile hat es mehr und mehr Redaktionen erreicht, dass es einfach ridiculous ist, wenn man ein Magazin macht, das vor allen Dingen von Frauen gelesen wird, und das ist jetzt nicht Teen Vogue oder so, sondern es sind wirklich einige Mainstream-Magazine, aber die Chefredakteure und Ressortleiter, das sind alles Männer, also I mean, come on. Und so glaube ich, ist es auch total wichtig, über Diversity zu sprechen und eine Quote. Ja, haben die vielleicht doch gar nicht so diesen Einfluss auf die Inhalte, was du da meinst? Und warum verkaufen die noch Zeitschrift? Also warum lohnt sich das für so veraltete Betriebe, die noch Männer haben in solchen Positionen, weil die machen ja schlechteres Produkt, sagst du? Warum lohnt sich das noch für die? Verstehe ich nicht. Freiwillig passiert da wenig. Auch bei den DAX-Unternehmen passiert ja wenig freiwillig. Und bei der Frauenquote ist immer wichtig zu sagen, dass weiße Frauen immer noch nicht die Perspektive von Women of Color mitbringen können. Deswegen ist es ganz wichtig, dass mehr Women of Color auch in Führungsebenen aufsteigen. Ja, das ist immer so interessant, weil Quote schon so ein richtiges Reizwort ist. Also gestern war hier die Diversity-Managerin von Axel Springer und hat sich versucht zu verteidigen. Und die haben ja dann auch immer, also es ist schon interessant, wie viele Argumente es dann doch gibt, die quasi dann umschiffen wollen, über so eine Quote zu reden. Da würde ich sagen, einige Häuser würden auch nicht gerettet werden, wenn es mehr Diversity dort gibt, aber non-menschenmäßig jetzt einfach. Okay, ich guck mal. Ja, aber Moment. Hilft denn jetzt Diversity oder hilft es nicht? Oder hilft es nur den Richtigen? Nee, Springer kann keiner mehr helfen. Weißt du, Wasser ist gut, wenn ein Haus brennt, aber manche Hausbrände, die kann man mit Wasser nicht löschen. So. Ja, aber Wasser ist trotzdem gut, weil wenn der Brand zu groß ist, cool. Ja, aber weißt du, wenn der mir hier das nicht, wenn der Typ mir Diversity als Allheilmittel verkauft, weißt du, dann sollte es doch wirklich jedes Haus besser machen, oder? So. Ja, aber das Axel Springer kannst du halt nicht retten, weil die keine Quote haben wollen. Und wie wir gerade gehört haben, mal wieder. Wie wir gerade mal wieder gehört haben, ist ja Freiwilligkeit auf jeden Fall das Verkehrteste daran. Und das ist nämlich diese liberale Mehrheitsgesellschaft, die wir haben, wo diese Linksliberalen sich da hinstellen und sagen, die Freiwilligkeit ist falsch. Wie entspannt der Typ einfach darüber lacht, buchstäblich lacht, dass Leute ihre Existenz verlieren würden in seiner Kopfwelt. Ja. Die Leute vom Axel Springer-Ding, die werden halt auch trotzdem ohne Quote ganz okay dastehen, werden halt Probleme haben, aber das hat nichts mit Quote zu tun. So, Alter, wieso lacht man bei sowas? Mann, warum? Ja, ich glaube, hier habe ich jetzt keine Fragen mehr. Ich gucke mal ins Publikum. Da sind erstmal auch keine. Ich habe noch eine Sache im Kopf oder wollte dich noch was fragen. Sowas wie die neuen deutschen Medienmacherinnen, würdest du sagen, das sind gelungene Initiativen, um zumindest mal Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen, für das du auch heute versucht hast, Aufmerksamkeit zu schaffen? Auf jeden Fall. Es geht nämlich darum, dass wir in Deutschland so eine komische Konsensgesellschaft haben. Das ist wieder vielleicht so ein kompliziertes Wort, aber da geht es immer darum, alle müssen zusammenkommen, sich umarmen und eine Lösung für alle finden. Und das ist halt Bullshit, weil was ich gut finde, ist, dass wir natürlich verschiedene Interessensgruppen haben können, die für sich Lobbyarbeit machen. Es ist okay, eine Frau zu sein, zu sagen, Frauen haben die und die Interessen. Es ist auch okay zu sagen, ich schließe mich nicht da an. Aber warum würde man sagen, du alte Spalterin, warum redest du jetzt über Frauen und ihre Belange? Lass uns zusammenkommen und alle irgendwie so ein bisschen ausloten, was die Lösung sein kann. Ja, das klingt irgendwie richtig. Das Problem bei der Sache ist natürlich nur, lieber Mohammed, dass du ja auch gerade selber das gesagt hast, dass es da halt eben damit ja diese Leute gibt, die der Feind halt sind von euch allen, wo ihr euch dann zusammentun könnt und sagen könnt, ja, wir brauchen alle unsere Quoten, weil das ist alles verkehrt auf jeden Fall. Bei der Frauenzeitschrift ist ein Mann in der Chefredaktion und diese ganze feindselige Kacke, die ihr da halt eben abzieht. Also normalerweise ist das richtig, die Leute müssen sich nicht immer vertragen, die Leute müssen nicht immer einer Meinung sein, das ist vollkommen in Ordnung, aber auf der anderen Seite Könnte dann aber nicht sagen, ist es vollkommen okay, wenn die Leute ihre Interessen vertreten, aber diese und jene Gruppe der Leute, die stehen uns hier irgendwie im Weg und das ist irgendwie alles nur ein Nullsummenspiel und wir müssen jetzt hier irgendwie Platz machen und wir müssen uns jetzt hier irgendwie, wir müssen jetzt hier, was hat er vorhin gesagt, Kampf müssen wir hier irgendwie führen und so ein Zeug, das ist dann wieder nicht okay, lieber Mohammed. Das ist dann wieder scheiße und da bin ich dann auf jeden Fall absolut nicht auf deiner Seite und überleg dir mal, was du da ist, von dir gibst, würde ich mal sagen. Und so ist so eine Initiative wie die Neuen Deutschen MedienmacherInnen zum Beispiel, aber auch andere Initiativen, die sind total wichtig, die bewegen sich in einer gewissen Sphäre, die auch okay ist und wichtig ist, wenn es darum geht, bestimmte Themen zu platzieren. Und so ist es auch total wichtig, dass in einigen Redaktionen oder in allen Redaktionen von mir aus bestimmte Gruppen sich zusammenfinden, zu sagen, wir können auch mit einer vereinten Stimme für unsere Interessen einstehen. Okay, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du diese Aufklärungsarbeit hier nochmal... Eigentlich soll so Presse nicht funktionieren, aber... Ich glaube, das würde auch akademisch für den Mohammed zu weit führen. Ja, ihre Interessen, ne, das ist, glaube ich, auch ein schönes Schlusswort. Ist doch gut, wenn die Leute im Journalismus alle nur ihren Interessen hinterherrennen. Das ist doch das Allerbeste. Ist doch schön, ja, dass wir so viele Leute haben, die alle ihre Interessen vertreten im Journalismus. Ja, super, top. Ja. Und das soll die Leute dann interessieren, oder was? Da bezahlen die dann Geld dafür, damit sie sich das durchlesen können, was die Leute mit ihren Interessen... Für politisches Programm da irgendwie produzieren. Also. Ich fand es übrigens gerade echt toll, dass diese gesamte halbe Stunde meta-journalistisch mehr journalistische Arbeit leistet, als der Typ in diesen 30 Minuten geleistet hat. Das ist klasse. Einfach Kamera laufen lassen und schauen, was sich für Abgründe da auftun von der Weltanschauung bei dem Typen. Einfach die Leute reden lassen, dann, weißt du, dann diskreditieren sie sich selbst. Das ist so klasse, Meinungsfreiheit. 76 Aufrufe, 4 Daumen hoch, 4 Daumen runter. Tja. Mohammed Amjahid, der Typ, den wir gerade da gesehen haben für 10 Jahre, die wir geschaut haben eben. Wer glaubt, dass nicht über islamistischen Terror gesprochen wird, lebt auf einem anderen Planeten. Ja, das ist im Zusammenhang mit dem Angriff auf Samuel Paty entstanden, dieses ganze Ding. Wir wollen das jetzt nicht alles lesen, glaube ich. Aber es sind ein paar echte Perlen drin. Also er sagt zum Beispiel, Moment mal, darf ich kurz noch zu dem ersten, was da hervorgehoben ist. Ich weiß, das war jetzt wahrscheinlich nur der Einstieg dafür, aber ich würde trotzdem gerne nochmal sagen, ja klar, da wird immer mal wieder drüber gesprochen, wenn irgend sowas ist, aber wenn ich das vergleiche mit diesem Wahn, der da wirklich besteht, so wie jetzt gerade eben auch wieder, dass sich die Leute da immer alle überschlagen, damit wer als erstes irgendwie schreien kann, das führt in den Faschismus und das ist irgendwie ein rechtes Narrativ und das ist irgendwie alles irgendwie Rechtsextremismus und keine Ahnung wie was. Das ist, steht halt in überhaupt gar keinem Verhältnis dazu, was die Realität ist. Also wenn man das da bei diesem Thema, was ich auch nicht will, genauso machen würde, dann würde man da wirklich auch noch von früh bis spät drüber reden. Dann würde man da nur noch drüber reden. Dann wäre alles irgendwie, keine Ahnung, jeder, der sich mal verbeugt hat, nach Mekka wird sich auch verbeugt, der islamische Terror kommt oder keine Ahnung, was vergleichbar dann damit wäre. Also vor allem der zweite Tweet dann auch noch richtig klasse. Wer nicht versteht, dass Muslime ebenso in eigenen Ländern sogar in erster Linie von islamischer Gewalt betroffen sind, möchte lediglich Hass verbreiten. Ja, bei dieser Aussage würde ich ihm sogar zustimmen. Bei dieser Aussage würde ich ihm sogar zustimmen. Ja. Weil das ist ja auch so, dass in den Ländern auch ist. Nur das Problem an der Sache ist halt eben, das macht es aber auch nicht besser. Also. Ja. Und da gibt es halt immer noch diese Frage, was wollen diese Leute dann hier, wenn unsere Gesellschaft so furchtbar ist? Also, dass sie in ihren eigenen Gesellschaften so rumspinnen, das kann man ja noch irgendwo verstehen. Das ist auch für die Leute dann nicht schön. Aber das kann man ja noch irgendwo nachvollziehen. Ja, schon, ja. Aber weißt du, dann widerspricht er sich in den folgenden Tweets, in den nächsten zweien selbst. Er sagt nämlich, wer Islam mit Islamismus vermischt, hat schlicht keine Ahnung. Und dann sagt er im darauffolgenden Tweet, wer der Islam sagt, hat auch keine Ahnung. Der hat im vorherigen Tweet, buchstäblich den Tweet davor, hat er gesagt, wer Islam. Das ist im Endeffekt der Islam. So, hat nichts mit dem Islamismus zu tun. Da sagt er so, das ist dumm. Nee, so, das finde ich jetzt an der Stelle nicht, aber das wird später, glaube ich, noch kommen, dass er irgendwas mit der Islam sagt. Oder das hat halb ich zumindest nebeneinander gestellt gesehen. Diese. Ja, das Ding ist, er hat, der Argonerd hat da mal wieder eine schöne Collage gemacht, nämlich diesen Satz und daneben seinen Artikel, der Islam wusste schon vorher, was bei Corona gut ist. Ach so. Ja, aber es ist im Endeffekt immer dasselbe mit den Leuten. Also andere Regeln für sich als für andere und alles irgendwie pseudo-intellektuell vermarkten, ja, ja. Ja, aber Mars wollte jetzt noch was vorlesen. Ah, was? Ja, also es gibt hier noch einige Perlen, also zum Beispiel, Ach so, das ist ein langer Strang, okay, verstehe, ja, dann, ja. Wer nicht fragt, welche gesellschaftlichen Strukturen dazu führen, dass sich Minderjährige radikalisieren, versucht, sich simple Antworten zurechtzulegen. Ich weiß, welche Strukturen das sind. Das sind sogenannte Moscheen. Die werden hier in Deutschland oft von türkischen Behörden gesteuert und haben am Freitag kein Wort über die Anschläge in der letzten Woche verloren. Ja, doch schon. Das haben wir morgen auch dabei. Also ich habe den Text von der Dieter-Predigt gelesen, da war irgendwie nichts drin. Na gut. Und mein Liebling hier, wer glaubt, dass man Jugendliche von den Fängen islamistischer Hassprediger retten kann, indem man sie teils mit Polizeigewalt dazu zwingt, Jesui Charlie zu sagen, hat kein Interesse an echten Lösungen. Mit Polizeigewalt. Ich weiß nicht, worauf er sich da bezieht, aber mit Polizeigewalt Kinder dazu zwingen, Jesui Charlie zu sagen. Ja, ich erinnere mich nur an irgendwelche Bilder von Leuten, wo die Faust hochgehoben wird und man die dazu zwingen will, Black Lives Matter zu sagen. Ich kann mich an diese Bilder von vorgestern oder wann erinnern, wo der Typ in der Koranschule vor lauter Mädchen irgendwie eine Puppe geköpft hat, auf der Macron stand und die Mädchen sich alle gefreut haben danach. Wer Opfer islamistischer Anschläge nutzt, um antimuslimischen Rassismus zu schüren, instrumentalisiert die Opfer lediglich für die eigene ideologische Agenda. Das hat nichts mit Trauer oder Lösungsansätze, Sick, zu tun. Das ist so frech, das ist eine Kafka-Falle in einem Tweet. Du kommst da nicht raus. Also wenn du sagst, aber könnt ihr mal auf eure Religion, dann bist du antimuslimischer Rassist, ja? Und instrumentalisierst die Opfer. Wer sich im Kampf gegen radikale islamistische Gruppen mit rechtsextremen, rassistischen Ideologien zusammentut, ist sowieso nicht ernst zu nehmen. Ach, also, die Tür versperrt er dir auch. Du kannst, sobald du dich halt mit einer Partei, wahrscheinlich schon der FDP, zusammentun würdest, bist du mit Rechtsextremen zusammen und bist weg. Wer auch immer das sein mag, du. Jetzt hätte ich fast eine Beleidigung ausgesprochen. Für islamistischen Terror verantwortlich macht, hat den Überblick verloren. Ich mache die nicht dafür verantwortlich. Ich mache die mitverantwortlich dafür, dass diese Leute hier im Land sind. Das ist ein bisschen anders. Wer denkt, Law and Order sei die Lösung für das Problem, weiß nicht, dass sich sehr viele islamistische Terroristen in Gefängnissen überhaupt erst radikalisiert haben. Was soll das aussagen? Was möchtest du, dass wir sonst mit denen tun? Es gibt auch sehr viele islamistische Terroristen, die sich im Gefängnis deradikalisiert haben. Aber von denen hört man nichts in den Nachrichten. Weißt du wieso? Weil sie nicht im Namen des Islams Leuten den Kopf abschlagen. Ja, ich sag mal Majid Nawaz zum Beispiel. Ne? Wer sich das Mohammed-Cover von Charlie Hebdo an die Wand gehängt hat, ohne vorher je von Charlie Hebdo gehört zu haben, ist nicht als Gesprächspartner in ernst zu nehmen. Warum? Frage ich mich auch. Das ja, hat irgendwie keinen Sinn. 37.000 Gebote, Mann. Was ist das? Ist das ist die neue Suche des Propheten. Ist das so ein Koranenanschluss, so ein Ergänzungsband? Wer denkt, Antira und eine klare Positionierung gegen Islamismus sei nicht vereinbar, dem der ist nicht zu helfen, Jani. Ja, er ist ja auch Mohammed. Also von daher kann er es doch weiterschreiben, oder nicht? Das finde ich auch lustig. Du kannst den letzten Trottel offensichtlich Mohammed nennen, ja? Aber du darfst ihn nicht malen oder über ihn lachen. So, ich finde. Der letzte Trottel ist der erste Trottel. Das ist der Proto-Trottel. Das ist der Trottel aller Trottel. Wer die Opfer der White Supremacy gegen die Opfer des islamistischen Terrors gegenüberstellt, will zündeln, nicht diskutieren. Du meinst also, das ist auch lustig, ne? Also ja. Ich habe mit nichts zu tun. Die einen sind tot wegen der White Supremacy und die anderen sind tot wegen dem islamistischen Terror und ich wasche. Nee, vor allen Dingen ist das ja im Endeffekt genau das, was er da tut. Das ist ja genau das, was er da tut. Alleine das ins Gespräch zu bringen, das will ja schon darauf hinaus. Guck mal, der hat ja doch eben in dem Video gesagt, was will er erreichen? Er will alles haben. So, wie lange wird er machen, bis er es hat? So. Jedes Mittelrecht. Also gemeint? Oder ist das jetzt eine Kritik an Leuten, die sagen, das könnte man natürlich als Kritik verstehen an Leuten, die sagen, aber die White Supremacy ist auch schlimm. Aber ich glaube mal, so meint er es wohl eher nicht. Ich glaube, er ist ein bisschen wirr, wie am Ende seines Vortrags. Ja. Das Ding ist, den Vortrag fand ich lustig. Also da... Ja. Aber das auf hier... eine schlimme Art. Das hier auch. Da kommt mir die Kotze hoch. Ich glaube, ich weiß, was er meint. Er meint damit, dass wenn Leute, er meint wahrscheinlich mit dem letzten Tweet, dass wenn Leute sagen, dass White Supremacy halt eben genauso schlimm ist wie Islamismus, dann verstehen die nicht, was los ist, weil nämlich White Supremacy ist deutlich schlimmer als Islamismus. Das ist, was er meint. Ich glaube eher, er meint gleichstellt und nicht gegenüberstellt. Kann das sein? Irgendwie. So, dass man. Man sollte eigentlich meinen, dass der Herr, ein begabterer Schreiberling wäre. Erfahrung schreibt er ja oben. Aber so viele Rechtschreibfehler und so viele Anglizismen und so weiter und so fort. Ganz schlechter Stil, Herr Amjahid. Ganz schlechter Stil. Er schreibt ja vor allem auch oben irgendwie, man müsse in die französische Kolonialgeschichte schauen, wenn man den Islamismus und die Radikalisierung heute vertreten wolle. Oder verstehen wolle. Und dann spricht er in ein paar Tweets später über den Wahhabismus. Ja, also bitte. Aber dann sehr viel hat er nicht genau das gemacht, weil die Opfer der White Supremacy sind ja die kolonialen Opfer auch in Algerien und Tunesien. Und die hat er den Opfern des islamistischen Terrors gegenübergestellt. Mohammed, du musst kohärenter werden. Guck mal, alle diese Sachen, die er da auch auflistet, ne, worüber man sich informieren soll, ne, ist alles schön und gut. Weißt du, aber Islam war schon verantwortlich für Menschenleid, bevor alle diese Sachen passiert sind. Der war von Anfang an dafür verantwortlich. Der Mann, der den Kram geschrieben hat, war ein Kriegsfürst. Der war ein nicht in der Lage sein zu lesen, nicht in der Lage sein zu schreiben, Kinderschänder, Kriegstreiber, der eine Ideologie aufgebaut hat, um so schnell wie möglich, so groß wie möglich Land zu herrschen und zu teilen. Ja, und die ganze Sache wurde dann ja noch verschärft, einerseits halt durch die Leute im Iran und andererseits durch die Leute in Saudi-Arabien und jetzt halt auch durch die Leute in der Türkei, ne? Ja. Und wenn Erdogan sagt hier, dann kauft nicht bei den Franzosen, ist es halt echt schon komisch, oder? Das hat aber auch nichts mit Islam zu tun. Islam ist nur das, was ich beschreibe. Klasse, sehr gut. Islam ist nur, wenn es der Staat macht. Und damit ja, bis morgen. Genau, gutes Schlusswort. Ja, müssen wir mal schauen, wie die Qualität war. Ansonsten müssen wir es nochmal neu hochladen und wir sehen uns morgen wieder hoffentlich mit stabilerer Leitung. No. Geht ja. Bald, solange ihr noch könnt. Ja. Ja. Vergesst die Maske nicht. Und Kulturmarxismus wollte genau, ich. Genau, nicht alle gleichzeitig gehen, maximal zwei Haushalte, ne? Maximal. Kulturmaximalismus. So. Ja. Lasst euch nicht unterkriegen. Yep. Sean Connery. Guten Abend. Sean Connery war einer der besten Schauspieler seiner Generation. Ja. Gute Nacht. Ciao.